Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit. Nummer 25. Wir haben Geburtstag. Wir brechen jetzt unser drittes Jahr. Holy shit. Ich bin Joke. Hallo. Ich mach den Bildschirm dunkel. Ich bin Joke und ich mach den Bildschirm dunkel. Ich bin Marlene und mein Kaffee ist alle. Ich bin Steff und ich werde wahrscheinlich gleich Krach machen. Also momentan trinken wir noch Kaffee, teilweise, bis auf diejenigen, die ihren Kaffee schon ausgetrunken haben. Ja, es ist noch... Wir wollen jetzt keinen Namen nennen, Marlene. Ja, ich habe ihn schon ausgetrunken. Entschuldigung, dass ich meinen Kaffee schon ausgetrunken habe. Es ist aber ein Schluck drin. Und ich trinke Wasser, auch noch, zusätzlich. Und gleich trinken wir bestimmt entweder noch mehr Kaffee oder Tee. Wahrscheinlich Tee. Wir haben uns ein bisschen verspätet, weil wir in Prag waren. Um erstens einen Vortrag dort zu halten und zweitens auch Beziehungsjubiläum zu feiern. Vielen Dank auch für die tollen, für die tollen Glückwünsche. Ja, Glückwünsche für den Podcast. Großartig. Wir haben uns ganz doll gefreut über das Video von Medium. Hängt nachhaltig. Ja. Ja. Sehr zum Leidwesen von mir. Sehr zu meiner Freude. Ja, und sehr zu Jukes und Steffs Freude. Hat das tiefergehenden Einfluss auf die Alltagskultur mit sich gebracht, dieses Video. Ja, noch kommunizieren wir nicht. Noch kommunizieren wir. So rum. Noch kommunizieren. Now, Steff. Bei now. Right now. So geht das seit einer Woche. Das stimmt gar nicht. Nein, das stimmt doch nicht. Ja, wir sind diesmal wieder mit schlechter Audioqualität unterwegs. Ach, die ist doch super, die Audioqualität. Du musst es ja nicht hören. Stimmt, wir müssen ja unsere Folgen nicht hören. Ich dachte, wir hören die auch ab und an mal nach. Ja, das musst du eigentlich wissen, ob du sie hörst oder nicht. Also von euch weiß ich das nicht. Hörst du denn manchmal Folgen? Aber sehr, sehr selten. Siehst du? Ich höre das auch eher selten. Und wenn, dann sie höre, denke ich jedes Mal, boah, die Qualität ist echt scheiße. Aber ich habe auch jetzt lange keine Podcasts mehr gehört, weil ich kaum noch zu Fuß oder mit der U-Bahn unterwegs bin. Und da habe ich sonst immer Podcasts gehört. Und dein Arbeitsweg ist noch viel kürzer als meiner. Ja, und vor allem ist es ein Fahrradarbeitsweg. Und wenn ich dann 5 Minuten lang einen Podcast höre, dann ist das... Auf dem Fahrrad, dann ist es frustriert. Du könntest absichtlich zu Fuß gehen, um dann Podcasts zu hören. Ja, du könntest einen morgendlichen Spaziergang machen zum Kiez. Naja, gut, aber das nur so am Rande. Ja, wir waren in Prag tatsächlich. Ja, so schön. Es war toll. Was für eine schöne Stadt. Ich möchte sofort da wohnen. Man muss dazu sagen, dass Juke immer überall hinziehen möchte, wo wir mal Urlaub machen. Wir wohnen nämlich schon in Zukunft in Barcelona, in Amsterdam. In Amsterdam. Nee, ich glaube, in Amsterdam, das schaffen wir nicht, wegen der Wohnungspolitik. Ja, aber also sonst... Da hätten wir uns jetzt schon auf die Liste setzen müssen. Oh. Um dann in 10 Jahren eine Wohnung zu kriegen. Aber trotzdem haben wir ja darüber nachgedacht, wie es eigentlich wäre, wenn man so in Amsterdam wohnen würde. Also gehört das schon auch dazu. Also, wenn ich in Prag wohnen würde, würde ich wahrscheinlich ständig umfallen vor kolossaler... Architektur. Ach, ich glaube, man gewöhnt sich dran. Wahrscheinlich. Die ganzen Prager sind offensichtlich alle nicht umgefallen, als wir da waren. Ja. Aber wir wissen auch gar nicht so genau, wie viele wir davon eigentlich gesehen haben. Vermutlich niemanden, weil wir immer nur in den Touri-Vierteln waren. Das stimmt nicht. Krass. Wir waren in einem Studierendenwohnheim. Quasi Stadtrand, also nicht nur quasi, sondern das war nicht der Stadtrand. Das war nicht so Stadtrand. Doch, nee. Ja. Doch, doch, das war, also auf der Karte, auf der Karte, das war schon fast nicht mehr auf der Karte drauf. Oh, okay. Das ist schon, war schon Stadtrand. Also Prag ist gefühlt relativ klein im Verhältnis zu Hamburg. Allerdings hat es ungefähr genauso viele EinwohnerInnen wie Hamburg. Ich glaube, wir konnten es vielleicht bisher auch schlecht einschätzen. Ja, wir sind zumindest innerhalb, wir waren schneller draußen, als uns lieb war. Wir sind vom Nordosten in die Stadt rein, vom Nordosten in die Stadt reingefahren und waren viel zu schnell im Südwesten wieder draußen. Das stimmt. Auf dem Weg nach Pilsen. Ja. Und von daher, also ich habe das Gefühl, das war irgendwie klar. Ich dachte halt, okay, ich kenne von Prag, also ich war schon, das war jetzt mein 4. Besuch in Prag und ich kenne halt von Prag vorher, kannte ich halt wirklich nur so dieses ganze Touristenviertel, so Altstadt, Neustadt, Kleinseite und Hradčín und jüdisches Viertel. Das sind so die Stadtteile, die man so als Touri kennt. Und ich dachte halt, naja gut, aber so eine Stadt besteht ja immer noch aus viel, viel mehr drumherum und ist ja eigentlich viel riesiger und so und Hauptstadt und so wie 1,3 Millionen EinwohnerInnen und so. Aber dann waren wir plötzlich so schnell wieder draußen, dass ich etwas erstaunt war. Vielleicht streckt sich Prag jetzt aber auch nicht so sehr in der Nord-Süd-Ausdehnung, sondern mehr in der Ost-West-Ausdehnung. Vielleicht. Das könnte natürlich auch sein. Also wir haben ja am Ende zumindest ja durchaus nochmal doll Wohngebiete gesehen, denen zum Beispiel so mehr so, naja, Hochhäuser ist jetzt übertrieben, aber auf jeden Fall schon so dicke Bauten. So Plattenbauten meinst du? Ja, das stimmt. Ja. Naja. Ich war das erste Mal in Prag und ich fand es sehr schick. Ich würde ja mal sagen, eine gute Stadt für Grufdienst. Ja. Tja, und da wir nicht wieder über Urlaub reden reden wir über das, was wir da gemacht haben. Ach so, oder machen wollten. Wir wollten Wissenschaft machen, genau. Ich glaube, also so Thema ganz grob soll ja Queer und Wissenschaft sein heute. Ja. So. Und dass mir das nochmal so in den Sinn kam als Thema, das kam wiederum jetzt schon von der Auseinandersetzung, die wir so in Prag hatten. Oder das, worüber wir so Gedanken gemacht haben oder sowas, wobei ich jetzt auch sehr gerne nicht zu doll in Prag hängen bleiben würde, weil es dann sonst zu detailliert ist. Mhm. Ja, und dazu kommt ja auch so ein bisschen das, dass ich da ja nur ganz kurz war, also auf der die Konferenz, auf der Joko und Steff waren und auch gelesen haben oder vorgetragen haben, da war ich ja nur sehr kurz anwesend. Ist ja jetzt auch nicht so mein Thema. Aber du warst immerhin kurz anwesend. Ich war kurz anwesend, ja. Das stimmt. Aber es reicht, glaube ich, nicht aus, um mich jetzt hier ausgiebig eine Podcast-Folge lang darüber. Das nicht, aber ich glaube so. Das lange zu setzen. Geht ja auch eher so um Eindrücke. Ja, wobei ich auch schon echt Lust hätte, so ein bisschen allgemeiner zu reden darüber. Ja, Queer und Wissenschaft. Das ist ja jetzt auch ein weites Feld. Das ist wirklich ein weites Feld, aber wir können es ja mal so versuchen, uns irgendwie durchzuhandeln. Ja. Ich habe das ja nicht studiert. Ich oute mich schon mal als Nicht-Queer-Theoretikerin. Es gibt viele Leute, die der Meinung, die vermuten, dass ich das mal studiert habe. Habe ich aber nicht. Das finde ich insofern ganz lustig, weil es gibt, glaube ich, kein anderes Gebiet, von dem Leute der Meinung sind, ich könnte das mal studiert haben, außer vielleicht Informatik, wenn sie irgendwie hören, ich arbeite irgendwie als Webentwicklerin, dann kommt manchmal die Frage, ob ich Informatik studiert hätte, aber das ist längst nicht so häufig wie die Annahme, dass ich Gender Studies oder Gender und Queer Studies in Hamburg studiert hätte. Das ist doch bezeichnend. Ja. Irgendwie schon. Dann oute ich jetzt mal ganz kurz Steff und mich als Studierende der Gender und Queer Studies in Hamburg. Wow. Beziehungsweise ich studiere ja gar nicht mehr. Ich schreibe ja meine Magisterarbeit. Mal wieder, immer noch. Und Yoga ist auch seit gestern angemeldet. Oh ja, jetzt bin ich Yoga. Ja. Jetzt bist du auch wirklich ganz offiziell von nicht nur exmatrikuliert, sondern auch angemeldet. Angemeldet, genau. Ja. Ja, okay. Ich habe mal Frauenstudien studiert. Das ist immerhin schon mal ein Ansatz. Ja, aber das ist schon lange her und war Teil meines Abiturs. Und hatte wahrscheinlich nichts mit Queer zu tun. Nee, überhaupt nicht. Aber ich habe zumindest eine feministische, also so eine feministisch-theoretische Grundbildung irgendwie mitbekommen, die allerdings wirklich mit dem, was heute so im Zusammenhang mit Gender und Peer Studies so an Theorien relevant ist oder auch an Leuten, die gelesen werden oder so, hat es wirklich überhaupt keine Überschneidung mehr. Aber also ganz, ganz wenig irgendwie. Also ich habe zum Beispiel ganz viel gemacht, also es war ja Frauenstudien, also es ging tatsächlich um so viel so, ich habe zum Beispiel was gemacht über Arbeit, Also wir haben so Marx gelesen und haben halt so Produktionsverhältnisse uns angeguckt und wir haben, wir waren ja alle noch relativ jung, ne? Also wir waren ja alle so im Abi-Alter, ein bisschen älter vielleicht als klassisches Abi-Alter, also irgendwas zwischen 17 und 23. Und es war alles schon relativ praktisch angelegt und kann eigentlich nur teilweise, also vielleicht ist es so ein bisschen wie mit so einem Grundstudium zu vergleichen, was wir da so gemacht haben. Ich habe zum Beispiel was gelernt über Hausfrauisierung und sowas. Also die Geschichte der Hausfrauisierung oder auch zum Beispiel sowas wie Kolonialismus und dann irgendwie so, welchen Stellenwert da eigentlich so Frauen irgendwie hatten, in, auch so mit diesen ganzen Frauen, also gezieltes Frauen verschicken in kolonialisierte Gebiete, um dort irgendwie irgendwelche Vermischungen von irgendwelchen Rassen irgendwie zu verhindern oder irgendwie sowas. Ja. Also sowas, also so historisch habe ich relativ viel gelernt da. Auch zum Beispiel so schon auch so Wissenschaftskritik aus so einer feministischen Perspektive. Also so, wir haben uns da relativ lange mit Hysterie beschäftigt, was ja auch so ein ganz beliebtes Thema ist irgendwie so in dem Zusammenhang. Wir haben aber zum Beispiel auch so Sachen gemacht, wie dass wir so also wirklich so das, was wir aus einem klassischen Frauenbewegungsding heraus, also die, die das auch unterrichtet haben, waren auch so, sind auch ganz eindeutig aus einer klassischen Frauenbewegung heraus irgendwie gekommen. Und da gab es dann zum Beispiel so ein Projekt, einen Katalog für GynäkologInnen in Bielefeld zu erstellen, mit so Erfahrungen unter bestimmten Aspekten. Und dieses so Empowerment irgendwie, so dieses ganze, also sowieso diese ganze kritische Hinterfragung von so deren Frauenkörper als so problematischer Körper und dass es da eben so eine eigene Kunde für gibt irgendwie, für den Frauenkörper und also so solche Sachen, mit sowas haben wir uns irgendwie auseinandergesetzt und unter anderem dann zum Beispiel sowas wie so ein Projekt irgendwie ich weiß gar nicht, ob wir es angestoßen haben oder ob wir das dann irgendwie weitergeführt haben oder so. Also es war auf jeden Fall irgendwie sowas in dem Zusammenhang, auch so dieser Katalog von so GynäkologInnen, das so ein bisschen wieder auf sich zurück, also um sich auch sowas zu nehmen von irgendwie so, wir bestimmen irgendwie selber oder haben da irgendwie nochmal einen anderen als so einen ärztlichen Umgang mit Körpern und so. Ach, sowas wie funktioniert die Pille? Was machen Hormone? Was sind, also so, also Geschichte von Verhütungsmitteln? Keine Ahnung. Also so, also es ist ein relativ breites Feld, irgendwie relativ anwendungslastig und, oder so praktisch irgendwie ausgerichtet und, ach, wir haben zwischendurch auch, theoretische Texte gelesen, aber es ist halt einfach mal nicht, das gewesen, was so heute unter Gender Studies irgendwie verstanden wird, so dieses, diese ganze Thematik von Konstruktion von Geschlecht und sowas, das hat halt überhaupt keine Rolle im Spiel. So, das ging tatsächlich eher aus so einer Frauenbewegungsperspektive heraus. Wo ja aber zum Beispiel sowas wie die, so diese ganze Wissenschaftskritik und so, das war schon, da habe ich schon so eine gewisse Grundbildung auch bekommen. Also so Aufklärung, und was sind da eigentlich so für Begriffe entstanden? Also es sind bestimmt so die Sachen hängen geblieben, ne? Was sind so für Begriffe entstanden in der Aufklärung irgendwie so? Und was für Synonyme wurden auch verwendet für das, was da erforscht werden soll? Und das halt irgendwie das, was, also dass so die Natur, also diese Konstruktion von Weiblichkeit als was natürlich ist oder Natur als weiblich irgendwie. Und dass man das eben erforschen muss, im Sinne von auch dass da so ganz so sexualisierte Begriffe für verwendet wurden auch und solche Sachen, irgendwie eine Aufklärung. Also, dass man eben dieses Entdecken und irgendwie das im Englischen noch viel häufiger verwendete to penetrate, um für Sachen irgendwie, um Sachen irgendwie zu tiefer gehen, zu erforschen und so, und solche Sachen irgendwie. Das sind schon Dinge, die irgendwie so hängen geblieben sind, dass sie mir schon so eine gewisse, was ich eben schon meinte, so eine gewisse feministische Grundbildung, also Wissenschaftskritik und sowas irgendwie mitgegeben haben. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass so da feministische Wissenschaftlerinnen das so am meisten, da, also das so aus der Ecke irgendwie am meisten kommt an Wissenschaftskritik, so gefühlt. Also ich kenne wirklich Das ist natürlich auch nur mein sondierter Blick darauf, hängt ja auch immer an den Leuten, die einem dann wiederum Sachen beibringen oder die Sachen lehren. Aber das ist bisher für mich eigentlich immer in Verbindung mit feministischer Wissenschaft auch zusammenhängen, dass da irgendwie Kritik an Wissenschaft an sich so geübt wurde. Ja, wobei ich ja nun gerade gestern irgendwie, also ich habe ja jetzt gerade nochmal angefangen zu studieren, weil mir ja so furchtbar langweilig geworden ist. Nein, mir ist nicht langweilig geworden, aber ich habe jetzt noch mein Studium angefangen, oder nämlich Psychologie, und das ist und da habe ich ja jetzt gestern gerade so eine Einführung irgendwie gelesen, und da kam ja der Positivismusstreit irgendwie zwischen der Frankfurter Schule und den Neopositivisten vor. Und da war es ja so, dass dann irgendwie die Leute der Frankfurter Schule ja eigentlich genau das, wo ich ja noch so erstaunt war, dass das ja eigentlich schon auch ein relativ wissenschaftskritischer Ansatz ist, dieses Wissenschaft kann nie außerhalb von herrschaftsfreien Räumen stattfinden und so. Das ist ja eigentlich genau das, und das sind ja eigentlich so die dicken deutschen Philosophen oder deutschsprachigen Philosophen des 20. Jahrhunderts, die da irgendwie Teil dessen waren. Kann nie in herrschaftsfreien Räumen stattfinden. Genau, also dass sie halt immer innerhalb von Herrschaftsstrukturen stattfinden. Mhm. Also dass es sozusagen kein außerhalb von so einem Herrschaftsverhältnis stattfindet. Also innerhalb eines Herrschaftsverhältnisses stattfindet. Und das ist ja eigentlich schon so die Grundidee von Wissenschaftskritik. Das stimmt. Mhm. Und das war, da war ich ja schon sehr erstaunt, weil das wusste ich gar nicht. Also, Pugliese noch nicht, das Semester hat noch nicht mal richtig angefangen, und schon habe ich was gelernt. Das ist ja großartig. Sehr schön. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht total weit irgendwie hier aus dem Fenster gelehnt, irgendwie mit meinem noch prä-erstsemestrigen Gelaber hier, aber so habe ich das verstanden. Also, das war das, was da irgendwie an der Streit wurde so. Ach, das kann auch, ich meine, es haut ja auch hin, dass auch da durchaus weiße westliche Männer auch einen kritischen Blick auf weiße westliche Männerwissenschaft irgendwie so platt jetzt mal geworfen haben. Ja, es ist dann halt nicht über so eine Geschlechterschiene gegangen. Nee, eben, also ich glaube, die Konsequenzen aus dieser Kritik heraus waren dann einfach grundlegend, also oder vielleicht unterscheiden sich halt dann die unterschiedlichen Gruppen. Oder sowas. Ich wollte gerade aufstehen. Nee. Ach Mist, jetzt habe ich gerade hier mich bequem aufstehen. Du hast mir auf Steffs Schoß bequem gemacht. Mit den Füßen. Mit den Füßen. Wir lümmeln nämlich immer hier. Also ich lümmel immer vor dem Mikrofon rum. Genau, man liegt auf dem Tisch. Ich liege auf dem, genau. Ich habe mal eine Heißgetränkeumfrage machen. Ja! Wie, seid ihr noch? Ja, voll dabei. Seid ihr voll dabei? Ja. Bei Kava oder Tee? Tee. Tatsächlich Tee. Ja. Tee, gerne die große Kanne. Große Kanne, das heißt zweimal Lärm. Ja, ja. Und das müssen wir übertönen, Joko. Also, ich meine, ich kann ja schon mal irgendwie sagen, was mir dazu eingefallen ist, dass. Das ist ja jetzt letztendlich jetzt nicht so wahnsinnig verwunderlich ist, dass so aus so einer feministischen Ecke dann die Wissenschaftskritik mit so einem Geschlechterding irgendwie geguckt wird. Das ist ja jetzt nicht. Stimmt. Das ist ja jetzt nicht überraschend irgendwie. Und ich glaube, dass halt das, worum es denen halt da ging, irgendwie eher so eine marxistische Klassen- und ein Klassending, das halt eher gewesen ist. Ich unterstelle ihnen mal, dass sie relativ blind für feministische. Zumal wir ja eben von den 50ern reden, wo Feminismus jetzt ja eh irgendwie nicht so sonderlich weit verbreitet gewesen ist in Deutschland. Also aus welcher Ecke so die Wissenschaftskritik kommt, irgendwie mag ja dann schon nochmal unterschiedlich sein, aber. Ja. Naja, weit bedrohen ist sie auf jeden Fall nicht, die Wissenschaftskritik. Also das, weil ich zumindest vor vielen. Vor den vielen Jahren, bei denen ich angefangen habe zu studieren, oder so am Anfang meines Studiums, da schon immer mit Worten wie Objektivität und sowas umgegangen wurde. Und selbst eine Kritik, an der man kann nicht objektiv sein, hat halt irgendwie sehr unbefriedigende Konsequenzen wieder gehabt. Also es wurde zwar dann schon irgendwie damit umgegangen, soweit ich mich erinnere, aber dann eben, dass die Methoden verfeinert werden müssten oder sowas. Also das halt irgendwie so ein, nicht, dass man einfach grundsätzlich keine objektiven Sachen so verkünden kann, so die Wissenschaft hat festgestellt, oder was da irgendwie dahinter steckt, sondern es ist dann sozusagen, es ist immer eine Schwäche der Methodik, haben das dann aus der Soziologie? Ja, also ich habe das ja als Hauptfach und so wie ich das so da drin gefunden habe, bei den ganzen Einführungssachen oder Statistik, irgendwie das, dass so quantitative Forschung mit vielen Zahlen und vielen Faktoren und sowas, dass das ernsthaft betrieben wird und Zusammenhänge irgendwie auch festzustellen und so. Und wenn man aufmerksam ist, glaube ich, so als Person im wissenschaftlichen Betrieb, dann kriegt man zwar schon auch mit, dass das Statistik eigentlich gar nicht für sich beansprucht, irgendwie so das einzig Wahre zu sein oder sowas. Oder dass irgendwie qualitative und quantitative Forschung, also dann mehr so Interviews führen, Material untersuchen, dass das auch sehr doll zusammenhängt oder sich sehr gut ergänzen kann oder sowas. Positiv. Aber das wird halt selten so vermittelt. Sondern es wird dann eher so gegeneinander gestellt und das so auch eben mit objektiv oder nicht objektiv. Ja, ich werde ja jetzt in Zukunft auch relativ viel damit zu tun haben. Also ich habe jetzt gerade noch mal, bevor wir angefangen haben zu podcasten, mir den Einführungsstream angeguckt von einer Einführungsveranstaltung, also den Stream der Einführungsveranstaltung für das Studium. Und da ist auch noch mal sehr deutlich geworden, dass eben, was ja auch jetzt nicht so verwunderlich ist, dass irgendwie die Psychologie irgendwie, so wie sie dort gelernt wird, also so eine reine empirische und auch quantitativ empirische Forschung ist und ich da irgendwie wahrscheinlich mit so, also qualitative Sachen so gar nicht vorkommen irgendwie oder nur ganz wenig. Und da bin ich schon nochmal sehr gespannt, inwieweit es dann auch Beachtung findet, diese ganze Kritik auch an Statistik und so. Mhm. Aber das ist noch ein bisschen früh, da kann ich noch nichts drüber sagen. Und was so Queer-Theorie angeht, ist es zumindest bei mir insofern so, dass ich da mich zumindest so außeruniversitär schon so ein bisschen mit beschäftigt habe. Aber dann halt eben nicht im Rahmen von Seminaren, sondern eher, dass ich dann halt mal Texte lese oder eben dann ab und zu mal alle paar Jahre mal auf irgendeiner Konferenz bin. Als Konferenz-Bunny. Genau, als Konferenz-Bunny irgendwie. Oder nee, also nee, gar nicht unbedingt nur als Bunny, sondern einfach auch, also das wäre auch schön gewesen. Queering BDSM-Konferenz, wann war die denn? 2006 oder 2007? Nee, 2006 eher. Oder Anfang 2007 könnte es auch gewesen sein. Und die ist ja, die war in Berlin. Und ich muss ja sagen, dass ich ja bei beiden Konferenzen, also bei der und damals und auch jetzt in Prag, ja dann auch mal wieder festgestellt habe, dass ich das ist nicht so meins. Diese wissensakademische Wissenswelt. Also die Konferenz jetzt in Prag hieß Cripping Neoliberalism. Ohne Fehler habe ich das jetzt ausgesprochen. Und war eine Konferenz, die sich aus Disability Studies neoliberale Verhältnisse angucken wollte. Und Queer Studies waren sehr doll vertreten da. Mhm. Also es waren sehr viele Queer-TheoretikerInnen da. Ich habe ja lustigerweise, dadurch, dass ich Soziologie jetzt nicht als Hauptfach gehabt habe, sondern als Nebenfach, eher so den qualitativen Teil mitgekriegt. Also ich hatte quantitative Soziologie oder quantitative Forschung kurz in den Einführungsveranstaltungen, was natürlich auch so eine Priorität setzt. So in der Einführungsveranstaltung kommt quantitative Forschung und dann in den Spezialisierungen dann irgendwie, da wird dann aber eher gesagt, wir arbeiten eher mit qualitativer Forschung. Ja. Und meine Spezialisierungen waren dann ja irgendwie einmal so queer und dann nochmal so postkoloniale Studien. Und beide arbeiten ja aber eher mit so einem Ansatz auch, dass sie im Grunde genommen gar nicht so richtig mit quantitativen Sachen was anfangen können. Ne? Das ist wahrscheinlich in dem Anspruch widerstrebt. Ja. Das ist ja auch einfach schwierig darzustellen. Wahrscheinlich. Also, klar. Ich glaube, Zahlen werden eben dann hinzugezogen, wenn sie irgendwas gut untermauern. Mhm. Wenn man irgendwie sagt, es leben mindestens so und so viele schwarze Menschen in Deutschland. Oder so. Also, um dann irgendwie zu sagen, irgendwie da gibt es Zahlen. Ja. Es gibt einen kolonialen Zusammenhang dazu. Und das halt irgendwie nochmal ein bisschen plakativer darzustellen oder sowas. Naja. Ja, also letztendlich, ich glaube, eines der Probleme dieser Konferenz, auf der wir in Prag waren, war, dass wir letztendlich offensichtlich nicht wussten, worum es geht, obwohl wir da einen Vortrag gehalten haben, weil es einfach sehr durchmischt war von sehr, sehr unterschiedlichen Vorträgen von sehr, sehr unterschiedlichen Leuten, was irgendwie im weitesten Sinne was mit Menschen mit Behinderung zu tun haben konnte und eben einen und staatlicher Fürsorgepolitiken. So. Als ganz grobes Setting. Als ganz grobes Setting und das halt unterschiedlich dann runtergebrochen. Also manche sind eben auf der staatlichen Ebene, Gesetzesebene und sowas geblieben. und manche sind eben auf einer sehr theoretischen Ebene geblieben. Manche haben das dann nochmal so ein bisschen mehr angewandt, wie zum Beispiel. Und es hat nochmal so auf konkrete Sachen runtergebrochen. So. Das war halt einfach ein sehr, sehr breites Spektrum, was ja an sich eigentlich auch ganz schön ist, wenn man irgendwie so ein ganz breites Spektrum einfach hat, von sich auch aus verschiedenen Richtungen anzunähern, einem bestimmten Thema. Also ich komme ja wiederum nicht aus den Disability Studies, das heißt, ich habe mich eben aus dem Soziologischen angenähert. Ja. Aber so ein richtiges, naja, also es ist zu viel, um jetzt irgendwie ein Fazit rauszuziehen, aber es war einfach ein mal wieder merken irgendwie, dass es ganz schön spannend ist, aus queeren Perspektiven auf so einen Wissenschaftsbetrieb zu gucken. Ja. Weil eben so eine Konferenz, auch wenn sie noch so progressiv, nenne ich es mal, oder widerständig oder subversiv oder sowas sich irgendwie gibt, eben dann doch innerhalb eines Wissenschaftsbetriebes stattfindet. Ja. Und das ganz viel macht. Also so, das ganz schön viel macht und das ja, macht genau. Auch ganz schön viel. Das macht. Ja. Die macht Dinge mit der Konferenz. Also so, und das lässt sich eben auch ganz gut auf andere Veranstaltungen im akademischen Bereich übertragen. Also ich habe auch mal überlegt, ob mir spontan Veranstaltungen einfallen, bei denen es nicht so doll war, zumindest so Konferenzen, Tagungen. Eher weniger, bei denen so diese ganzen Hierarchien gepflegt werden. Auch eher nicht, ne? Hm. Wer bekommt welche Positionen bei solchen Vorträgen, bei solchen Tagungen, wer darf was vortragen. Wer spricht mit wem? Ja. Wer sitzt wo? Das ist echt. Wahrscheinlich müssen wir so ein bisschen mehr ins Detail gehen, kann ich mir vorstellen, weil es schon ein ganz schön dolles Insiderwissen ist, wenn man auch so Konferenzen rumhängt. Ich hatte auch nochmal nachgedacht, ob ich eine Konferenz mal hatte, wo das nicht so war, und mir ist tatsächlich keine eingefallen. Nicht so wirklich. Also ich hatte immer wenn ich auf irgendeine Konferenz gegangen bin, hatte ich danach so einen Konferenzblues. Damit kann ich schon sozusagen rechnen, wenn ich das mache. Und der Konferenzblues ergibt sich immer aus so Unzufriedenheit mit dem Ablauf der Konferenz oder mit dem Setting der Konferenz oder was da halt passiert. Mhm. Und das hat sich so in meiner Erinnerung hat sich das an diversen Sachen festgemacht. Diesmal halt irgendwie an Behinderung. Zum Beispiel war unser Vortrag, ich glaube, einer von zweien, die barrierefrei waren, mhm. von 2 Tagen Konferenz zu Behinderung. Womit ich einfach überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich habe gedacht, ich gehe auf eine Disability-Konferenz und da bekomme ich sozusagen barrierefreie Vorträge. Und es war aber nicht so. Oder bei anderen Konferenzen war es typischerweise, also das hatte ich jetzt schon total häufig, so das weiße Dominanzgehabe irgendwie oder so weiße unhinterfragte Positionierungen, die dann immer wieder dazu geführt haben, dass ich da irgendwie, dass ich mit echt unguten Gefühlen von Konferenzen gegangen bin. Oder verschiedene feministische Positionen, die da mehr oder weniger Raum eingenommen haben oder mehr oder weniger Raum einnehmen konnten, wo dann bestimmte Positionen unterm Tisch gefallen sind oder. Also, man kann das wahrscheinlich irgendwie an so einem Raster von, Machtachsen, um das jetzt mal so zu nehmen, kann man wahrscheinlich immer mal wieder die Konferenzen darauf verorten und sagen so, dieser Punkt fällt raus oder ja. Diesmal ging es irgendwie hauptsächlich darum oder das wurde dieses Mal völlig vergessen. Und da finde ich es dann halt spannend, aus einer queeren Perspektive zu kommen und mal zu gucken, was da eigentlich vergessen wird oder was uns da irgendwie ständig so angeht auf so Konferenzen. Das ist für mich jetzt zum Beispiel, also ich oute mich jetzt als Wissenschaftler, als angehender Wissenschaftler, als zumindest Person, die irgendwie mit Wissenschaft liebäugelt oder zumindest jemand, der sehr viel Spaß daran hat, irgendwie halt so Texte zu lesen oder Texte zu produzieren. Dankeschön. Oder sich so Gedanken um Theorien zu machen oder bestimmte Themen sehr eingeschränkt zu bearbeiten oder so. Und für mich bedeutet das dann halt, dass auf diesen Konferenzen Dinge passieren, die mir sehr wichtig sind ja. und die dann halt auch bei mir eine richtig persönliche Unzufriedenheit auslösen. Ja. Weshalb ich das spannend finde, mir das genauer anzugucken, was da so passiert. Ja. Man könnte so als Forschungsgebiet eigentlich mal so Konferenzkritik. Genau, Konferenzkritik. Nach feministischer Wissenschaftskritik, jetzt queere Konferenzkritik. Ja, also ich glaube, ich meine, das Spannende ist ja auch so, dass, ich meine, wir wurden quasi von Gender und Queer Studies in Hamburg auch produziert. Also wir als irgendwie wissende Subjekte oder Körper. Ja, sind der Körper. Ja, schön. Danke. und also so und was ich von Anfang an eben als sehr bezeichnend fand, gerade für Hamburg, war eben, dass das Partizipieren, das Mitbestimmen auch und Mitgestalten von Studierenden an dem Nebenfachstudiengang ziemlich starker. Also dass es halt schon etwas war, erstens bei den Studierenden sehr doll mit eingebunden waren, bei denen auch in vielen Lehrveranstaltungen ich schon das Gefühl hatte, dass so diese, dass schon auch etwas kritisch mit so einer lehrenden Studierendenposition umgegangen wurde. Mhm. Also sei es eben so dieses klassische, dass man sich duzt. Mhm. So. Und das haben manche Lehrende mal stärker oder bewusster oder aktiver gemacht und mal weniger. Das ist da sehr, sehr unterschiedlich. Aber es hat auf jeden Fall schon was ausgemacht. Mhm. Weil man selbst auch nicht in die Position kam, immer zu sagen, so, oh, da ist jetzt irgendwie Herr Professor und erzählt mir jetzt irgendwie, was ich jetzt genau in der nächsten Klausur schreiben soll, sondern irgendwie erstens werde ich dazu auch angehalten, das Verhältnis zu meinen Ansprüchen an die Hierarchien zu hinterfragen und damit irgendwie umzugehen. Und ich komme auch nicht damit durch, einfach nur als Informationskonsumentin irgendwie dazusitzen. Mhm. Was ich bei der Konferenz in dem Zusammenhang ganz interessant fand, war die Politik, dass die Namen der Vortragenden komplett ohne jeden akademischen Zusatz waren auf der Agenda. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel eine Art, damit umzugehen, dass so wie jeder Doktor, jede Professur, alle Abschlüsse sind erstmal nicht auf dem auf der Agenda irgendwie zu lesen gewesen. Das stimmt. Nur manche haben dann, also ich habe bei einer Person ist es mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es da noch andere gab, aber bei einer ist es mir aufgefallen, dass sie das dann auf ihren Folien wiederum vermerkt hatte. Ich glaube, bei der Person ist es mir auch aufgefallen und an dem Punkt ist mir das dann auch tatsächlich nochmal im größeren Rahmen aufgefallen, weil ich dann mich selbst dabei erwischt habe, so zu denken, so, oh, okay, diese Person hat ja schon einen Doktortitel. Mhm. Und dann dachte ich so, wieso denke ich denn jetzt, oh, die Person hat ja schon. Ist ja auch. Und dazu kommt ja auch, dass Chef und ich ja auch angenommen wurden, ne? Und auch einen gleichwertigen Vortragsraum bekommen haben wie andere, die ProfessorInnen oder DoktorInnen oder was auch immer waren. Ne? Ja. Oder halt einfach schon eine riesige Latte an Vorträgen vorzuweisen haben oder irgendwo lehren oder was auch immer. Mhm. Und dazwischen halt wir gleichwertig als noch nicht mal fertig behandelt wurden. Das ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Das fand ich eine ganz gute Strategie. Und wie viel das so ausmacht, ne? Also im Prinzip auch schon so Kleinigkeiten, aber wie viel das... Ja. Oder eben auch, dass alle, die sich irgendwie angemeldet hatten vorher, egal ob sie jetzt Vortragende waren oder Gäste, Hörende, alle haben ein Namensschildchen bekommen. Alle, die sich irgendwie vorher gemeldet haben und gesagt haben, hier, wir wollen dabei sein, haben ihren Namen auf so einen kleinen Aufkleber bekommen. Das hatte ich jetzt schon bei sehr vielen Konferenzen, dass das genau nicht so ist. Also, dass diejenigen, die vortragen, ihren Namen bekommen und dann kann man sehr gut daran erkennen, wer wichtig ist, nämlich diejenigen mit dem Namensschild. Zum Beispiel. Da will ich nicht wichtig sein. Ich finde so ein Namensschild total albern. Ich hatte auch keins. Ich war nämlich nicht angemeldet. Ich wusste gar nicht, dass man sich anmelden muss. Wir wussten auch nicht, dass man sich als teilnehmende Person irgendwie groß anmelden muss. Also es war oder anmelden kann, ja, ne? Wahrscheinlich. Ja, es war tatsächlich nicht so ganz ersichtlich, weil es gab auch keine wirkliche Internetpräsenz oder sowas, über die dann nochmal klar war von irgendwie, wenn ihr Interesse habt, meldet euch an. Ja. Also es war auch furchtbar klein. Es war wirklich eine ganz, ganz, ganz kleine Veranstaltung. Also fast alle, die da waren, haben auch fast alle was vorgetragen. Ja. Genau. Leider, das fand ich auch sehr schade. Es hat sich so ein bisschen zu so einer Inner Circle Veranstaltung entwickelt. Aber wie gesagt, es gab auch irgendwie keine Werbung. Außer jetzt vielleicht in Prag, das weiß ich nicht. Ob da nochmal. Es waren viele Fragezeichen um diese Veranstaltung. Ja. Das hat sich auch leider nicht im Nachhinein Zeit gefunden, da nochmal mit den Veranstalterinnen sich darüber auszutauschen. Was auch ganz gut war, weil ich hatte dann auch irgendwann gar nicht mehr den Kopf oder die Lust dazu, direkt gleich irgendwie auszuquetschen, sondern erstmal so ein bisschen selbst auch wieder runterzukommen. Ich glaube, zu diesem Konferenzblues, den du meinst, gehört auch schon erstmal dazu, für sich auch so ein bisschen runterzukommen und so ein bisschen auch mal wieder den Kopf für andere Sachen zu bekommen und sowas, weil man sich da doch ganz schön doll auch reinsteigert. Was jetzt nicht die Kritikpunkte abschwächt oder sowas, aber ich glaube, was so das eigene Befinden angeht, ist es schon auch gut, wenn man mal so ein bisschen den Kopf auch wieder von frei bekommt. Weil so Konferenzen, die lullen einen auch ganz schön ein. Mhm, klar. Das war auch 2 Tage einfach nur das eine Thema. Aber nochmal irgendwie zu queerer Ausbildung. Mhm. Und was mich dann immer in Konflikt mit Konferenzen bringt, ist, glaube ich, so grundsätzlich der Punkt, dass ich im Studium ganz doll gelernt habe, so diese Praxis des sich selbst verortens, sich selbst positionierens, gucken, wo man Privilegien hat, gucken, wo man möglicherweise nicht privilegiert ist. Und aber gerade irgendwie, wenn es jetzt an so öffentliche Veranstaltungen geht, dann halt gerade darauf zu achten, wo man privilegiert ist und wie man da offen sein kann, andere Positionen mit einzubeziehen. So im Hinblick auf Konferenzen. Und das fällt mir nahezu jedes Mal auf die Füße, wenn ich dann auf Konferenzen bin. Weil ich das Gefühl habe, dass genau diese Selbstreflexion und dann auch Kritikoffenheit oder sowas nicht stattfindet. Ja. Wir waren, also von den Vortragenden waren wir tatsächlich die Einzigen, die eine transparente Selbstverortung praktiziert haben. Das war bei anderen Leuten eher unfallartig. Oder unfallartig? Ja, also es war so, wir haben gesagt, okay, wir positionieren uns jetzt. Und dann haben wir irgendwie Sachen aufgezählt, die uns irgendwie als wichtig erscheinten, irgendwie in diesem Zusammenhang sich zu positionieren. So Sachen, die halt vielleicht, also aus unserer Perspektive relevant waren. Was zum Beispiel sowas wie, dass wir uns als nicht behindert verorten und sowas. Das fand ich schon sehr bezeichnend, dass es einfach so überhaupt gar keine, natürlich keine gängige Praxis ist. Weil es ist ja so umständlich und man hat ja auch so wenig Zeit und sowas. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das einfach ganz viel kaputt macht. An das, was du auch schon meintest, über so wie kritisieren, diskutieren, weil ich überhaupt nicht weiß, gar nicht einschätzen konnte, wie manche Leute was Sachen gemeint haben, weil ich sie einfach nicht einordnen konnte. Mhm. So. Und sie haben sich dadurch auf sehr unantastbare Positionen eben begeben. Mhm. Also es ist tatsächlich dann einfach so, wenn man sich nicht verortet, funktioniert das ganz gut, dass man sich dann automatisch irgendwie auf einer privilegierten Position erstmal begibt. Ich meinte das tatsächlich noch so ein bisschen weiter. Also abgesehen von dem Selbstpositionierungsding meinte ich außerdem so dieses Fehlen von Selbstreflexion. Also noch über so ein Selbstpositionieren hinaus. Mhm. Was dann dazu führt, dass, also jetzt zum Beispiel bei dieser Konferenz kam halt nach unserem Vortrag eine bei mir an und meinte, huch, das war ja total barrierefrei. Also, wo irgendwie offensichtlich überhaupt nicht klar war, dass die eigene Position Ausschlüsse produzieren kann, wenn man was gestaltet, so wie man selbst es dann gerne hätte. Ja. Oder wie man selbst halt gut damit umgehen kann. Oder wie man es so gewöhnt ist oder so. Und das finde ich auch nach wie vor einen ganz tollen Output von dem Gender und Queer Studies Studium, dass wir da zumindest irgendwie das Handwerkszeug bekommen haben, zu gucken, wo wir uns annähern müssen an andere Positionen oder wo man Sachen transparent machen muss und wo man vielleicht auch mal von der eigenen Gemütlichkeit weggehen muss. Ja, wo man sich anstrengen muss. Genau. Also so dieses, nicht in so eine Starrheit gefallen. Und dann habe ich es halt ganz häufig auf diesen Konferenzen, wo es dann halt passiert, dass Leute aus einer privilegierten Position daraus was machen, dann irgendwie übersehen, dass sie damit Ausschlüsse produzieren, dass es dann immer noch dazu kommt, wenn sowas dann angesprochen wird, dass es nicht funktioniert, dass es nämlich dann verteidigt wird oder die kritischen Stimmen irgendwie lächerlich gemacht werden oder nicht zu Wort kommen können oder etc. Tja. Und was so Konferenzen angeht, eben so dieses akademische Theater von, dass sich die Leute, die eh schon in der wahrscheinlich schon relativ gute Ausgangsposition haben für den akademischen Betrieb oder einfach schon so drinstecken und Stellen haben an Universitäten, die dann tatsächlich so klicken, da so Cliquen gebildet werden, die einfach so sehr, das funktioniert total gut einfach an irgendwie so, man diskutiert miteinander, so man, dadurch, dass Leute vielleicht schon miteinander gearbeitet haben, können dann irgendwie eine Person was in den Raum werfen und die wichtigen Leute, von denen alle wissen, wie schlau sie doch sind und was sie doch schon für tolle Theorien entwickelt haben, nicken alle verständlich, obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass manchmal auch keine Ahnung haben. Aber aber dadurch wird halt ganz doll was produziert, wenn so Sätze fallen, so wie, ja, ich muss diese Person jetzt eigentlich gar nicht mehr irgendwie groß vorstellen und da muss ich eigentlich jetzt nicht mehr zu sagen, wir alle wissen ja, was im Jahre bla bla bla von dieser Person gesagt wurde und dann gibt es das Nicken der irgendwie Insider-Clique und dann ist es auch durch. Also so, das ist dann so das Maß der Dinge. Ja. Und es wird dann immer wieder, ist sozusagen immer wieder dann erfordert, dass im Prinzip sich an der Stelle dann jemand meldet und sagt so, ja, ich bin blöd, ich habe das nicht mitgekriegt über die letzten Jahre. Kannst du vielleicht nochmal was dazu sagen, was das ist? Ich habe nämlich leider keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist ja das, was ich immer so als den akademischen Zirkus bezeichne. Oder ich finde das extrem augenfällig, was ihr jetzt auch alles schon beschrieben habt, dieses ganze, naja, so wer redet mit wem und wie wird mit wem geredet und über was wird mit wem geredet. Also es ist ja jetzt nicht, also die Konferenz war so klein, dass es irgendwie relativ schwierig war, sich aus dem Weg zu gehen. Das heißt also, wenn man denn ein Interesse daran hatte, sich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten, wäre es sicherlich kein Problem gewesen, auf die Leute zuzugehen und so. Mhm. Aber es war eine ganz, ganz klare Hierarchie, fand ich irgendwie sichtbar, anhand der Art irgendwie, wer auf wen zugegangen ist oder wer eben auf wen, auch in den Pausen oder so, oder wer eben was gesagt hat und wer nicht und mit was für einer Attitüde die Leute da sich durch diesen Raum bewegt haben, so. Und der war in meinen Augen, das mag jetzt nicht immer stimmen, aber ich habe das so wahrgenommen, als dass das ganz stark vom akademischen Grad abhängig war und auch davon, von wie weit weg die Leute gekommen sind. Also es sind Leute eingeflogen worden aus Übersee und mindestens drei, ich glaube sogar vier. Ich glaube, eine Person hat sich zumindest schon in Europa befunden. Ah ja, okay. Na gut, egal. Auf jeden Fall waren es halt irgendwie jetzt, dann fand ich schon relativ viele dafür, dass jetzt insgesamt gar nicht so viele verschiedene Leute vorgetragen haben. Fand ich, waren es schon viele, die dann vermute nicht, dass sie ihren Flug selber bezahlt haben. So, weiß ich natürlich nicht. Könnte man, ich möchte jetzt auch keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. So. Und ich fand, es hat, ich finde ja, dass, also das ist jetzt schon sehr allgemein, aber ich finde ja, oder meine Idee dazu ist immer so dieses akademische Berufsfeld ist so doll, also gerade die Bereiche, in denen mit den Leuten, wie ich jetzt Kontakt habe, ich weiß nicht, wie das so bei den Wirtschaftswissenschaftlern aussieht oder bei Neurobiologen oder so, aber so es geht halt gerade so bei Sachen, wo es halt auch um so Marginalisierungsgeschichten geht oder um wo Leute sich eben so kritisch, soziologisch mit bestimmten Sachen auseinandersetzen, so wie das jetzt auch mal. Die sind immer so doll auch, die müssen so kämpfen um jede einzelne Stelle und müssen halt irgendwie so doll auch irgendwie, da ist einfach total klar, dass einfach die Riesenmasse an Studis, die vielleicht auch ein Interesse daran haben, später sich irgendwie mal forschungsmäßig irgendwie zu beschäftigen, dass da einfach ganz viele abkacken werden und dass sozusagen die Luft einfach so schnell so dünn wird irgendwie, dass da einfach ganz wenig eigentlich nur noch übrig bleibt an Ressourcen für Leute. So, das ist jetzt einfach nicht so dieses, ja klar, jeder kann forschen, kein Problem, so, sondern es ist halt ganz klar, es gibt ganz wenige Stellen, die werden dann immer noch mal geteilt gerne. Als Krone von allem so die unbefristete Professur verbeamtet auf Lebenszeit, so, aber das ist ja noch nicht mal das, was die meisten haben. Ne? Also wenn sie überhaupt eine Professur haben, dann sind die befristet. Und so, aber es ist halt irgendwie so eine Pyramide. Und ich finde, dass auf diesen Konferenzen, das ist immer so mein Eindruck, irgendwie immer so dieses unglaublich dolle irgendwie, das sind so die Orte, an denen so geguckt wird, okay, was sind irgendwie die Connections, die man hier machen kann, was sind irgendwie die, das ist so quasi die Ebene, auf der dann so die ganzen, also wo man sich quasi so positionieren und auch präsentieren kann, irgendwie um sozusagen in diesem Haifischbecken irgendwie Oberwasser zu behalten. So. Und ich finde das halt so, also das ist so mein Eindruck von so Konferenzen, dass es halt so ganz viel darum geht. Und das wird natürlich überhaupt nicht thematisiert so. Das ist halt irgendwie, das läuft halt so total unausgesprochen so ab. Und besonders krass finde ich das dann halt, das ist, ich meine, wie sagt man denn, irgendwie meine Stichprobengröße ist jetzt nicht sonderlich groß, irgendwie, was das angeht. Das ist mir halt bei dieser Konferenz irgendwie Queering BDSM, war das Queering BDSM? Mhm. Und jetzt auch bei dieser so ein bisschen aufgefallen, das waren jetzt beides Themen, wo halt klar ist, es hat einen ganz starken politischen Bezug eigentlich, das Thema. Ja? Also sowohl bei Queering BDSM ist halt, klar, da geht's halt um so, also da steckt halt das Wort queer drin, was halt einfach einen relativ starken politischen Bezug hat, also auch einen ganz starken Praxisbezug hat. BDSM hat auch einen relativ starken Praxisbezug und einen auch ganz starken politischen Bezug. Und wir meinen jetzt übrigens nicht queer als schwul-lesbisch, ne? Sondern Nee. Genau. Aber ich glaube, das werden, wenn Leute diesen Podcast hören, sollten sie das schon mitbekommen. Und bei diesem Cripping Neoliberalism, ich hab's so schlimm. Cripping Neoliberalism, ist es ja auch so, dass so gerade dieser ganze, Behinderung ist ja auch total politisch, ja. Mhm. Und auch gerade so diese ganzen Disability-Geschichten, Studies und so, das ist ja auch ganz stark aus so einer Self-Empowerment Bewegung entstanden. Also das CEDIS hier in Hamburg, haben wir nochmal nachgelesen irgendwie, das Zentrum für Disability Studies hier in Hamburg positioniert sich ganz klar aus so einer Emanzipationsbewegung von sogenannten Behinderten heraus. Auch Forschung, also so wie so wir forschen selbst Bewegungen und so. Mhm. Und hat also auch einen ganz starken politischen Bezug. Und die Leute, die halt irgendwie zu solchen Konferenzen gehen, sind halt einfach relativ häufig auch Leute, die sich außerhalb von so einem akademischen Rahmen auch politisch in irgendeiner Form verorten in so Emanzipationsbewegungen, sage ich jetzt mal so ganz pauschal. Mhm. Und ich habe immer das Gefühl, ich hatte das bei beiden Konferenzen, dieses ganz fiese Ding von die Leute, die dann da aber so ein bisschen sich auf so einer akademischeren Ebene irgendwie bewegen und da eben diesen Haifischbecken-Tanz irgendwie machen, die vergessen das. Also ich finde es halt so, ich habe so den Eindruck, dass das einfach so überhaupt keine Rolle mehr großartig gespielt hat, dass sich es hier irgendwie auch um einfach Themen handelt, die ganz stark mit einer ganz, also auch eine ganz große Praxisbase irgendwie haben. Und die Leute haben da auch Verbindungen dazu. Man könnte ja nochmal, es wäre ja auch schlimm, wenn sie dann sagen würden, so, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich forsche da nur drüber, aber eigentlich politisch finde ich das alles völlig irrelevant oder so. Das sollen mal die anderen machen, das gibt's ja auch noch, fände ich auch schlimm. Aber das sind ja zum Teil dann auch Leute, die sich sehr wohl politisch engagieren in bestimmten Themenfeldern. Und dass das dann aber plötzlich, diese Connections, die dann da so stattfinden, dass die dann plötzlich keine Rolle mehr spielen. Mhm. Und dass dann nur noch dieses akademische wer präsentiert sich hier wie irgendwie eine Rolle spielt. Das war bei dieser Queering BDSM-Geschichte so krass, dass ich da wirklich dachte, ey, ich bin so froh, dass ich mich gegen eine akademische Laufbahn entschieden habe, weil ich das so unmenschlich fand irgendwie und unrealistisch im Sinne von so weit weg von Alltag irgendwie, das kann es doch irgendwie nicht sein. Ja? Also da war es tatsächlich so krass, dass dann irgendwie Leute, mit denen ich irgendwie schon in irgendwelchen politischen Zusammenhängen in Gruppen mich bewegt habe und auch mit irgendwie da irgendwie in Kontakt hatte, außerhalb von so einem akademischen, also so ein eher so ein, man kennt sich so aus so einem praktischen privaten Rahmen, ja, und so privatpolitischen Rahmen. Und die Leute gucken mich nicht mit dem Arsch an, ja, irgendwie auf so einer Konferenz. Und das fand ich echt, das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und ich weiß nicht, so, ist halt so die Frage, inwieweit, wie man so damit umgeht, ne? Mhm. Also ich meine, es ist halt so schwierig, weil ich kann das total nachvollziehen, wenn man wissenschaftlich irgendwie arbeiten möchte und auch dafür Geld bekommen möchte, dann ist das extrem schwer. Ich kriege das von so vielen Leuten mit, wie schwer das ist, irgendwie ein Stipendium zu bekommen. Es ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Man kriegt maximal für 3 Jahre in der Zukunft irgendwas, wo man weiß, okay, damit werde ich irgendwie meine Brötchen kaufen gehen irgendwie. man muss sich unglaublich doll in so ein System irgendwie einfügen. Eigentlich versucht man mit dem, was man forscht und mit dem, was man lehrt, unglaublich viel aufzubrechen. Aber letztendlich schafft man es halt überhaupt nicht, weil man nämlich so diese ganzen Prozesse und Dynamiken total weiterlebt. Und dann, und das find ich, ich frage mich halt, wenn selbst die Leute, die ich irgendwie als relativ praxisnah irgendwie mit ihrer Forschung irgendwie empfinde, dann trotzdem mir wie in so einem Elfenbeinturm vorkommen in diesem sprichwörtlichen der Wissenschaft. Wer soll es denn dann sein, ja? Wer sollen denn dann die Leute sein, die das mal hinterfragen und da auch mal irgendwie gucken, mir ist tatsächlich dieser Praxisbezug irgendwie in so einem theoretischen Zusammenhang irgendwie, oder das Wahrnehmen und mit Einbinden von, es ist ein Themenfeld, das einen extrem starken Praxisbezug hat, politischen Bezug vor allem, also jetzt nicht nur so einen Praxisbezug, sondern auch so einen starken politischen Bezug, das kann man doch nicht einfach ignorieren, ja? Da kann man doch keine Konferenz machen, die nicht barrierefrei ist. Das geht doch nicht. Man kann doch keine, also das ist mir ein absolut, das ist, also allein bei so simplen Dingen, ja, es ist ja schon ein politischer Akt, zu sagen, nein, wir machen das jetzt irgendwie barrierefrei und so. Und was ist passiert? Passiert ist irgendwie, dass die Leute haben in einem irre schnellen Englisch irgendwie ihre Vorträge runtergerasselt, ohne irgendeinen visuellen Bezug, ja, also wirklich nur überhören. Es waren ein paar Leute da mit Behinderungen, mit irgendwie Hörbehinderungen, Sehbehinderungen, whatever. Mobilitätsbehinderung. Und in den meisten Fällen war es halt so, dass halt das, also es gab ein Vortrag, also was am Anfang nicht passiert ist, so, es gab Vorträge, die wurden vorgetragen in einem irre schnellen Englisch. Und die Leute sind echt rausgegangen. Ja? Also die Leute, die halt sozusagen dann, weil klar war, da fehlen jetzt die Zugänge, ja. Also da ist jetzt irgendwie, es ist zu schnell, es ist zu leise, es ist irgendwie dass dann halt die Leute, die sich irgendwie schon auf dem Weg dorthin begeben haben, was schon irgendwie, also wo ich dann echt so im Nachhinein dachte, boah, wenn das so die Alltagserfahrung ist, ja, dass man so immer irgendwie so die Person ist, die irgendwie so entweder selber dann auf irgendwelche Missstände irgendwie aufmerksam machen muss oder sich halt blöd fühlen, was halt, glaube ich, auch relativ häufig der Fall ist, dass Leute dann einfach zu doof sind und vorkommen und dann irgendwie denken, ach, und sie können das ja doch alles nicht so richtig und so, und sie sind ja doch nicht so richtig, dass sie dann einfach leise rausgehen, ja, und dann irgendwie einfach nicht teilhaben an dem irgendwie, dann ist doch was schiefgelaufen. Ganz doll. Dann hat man doch irgendwas nicht verstanden. Und ich gebe da tatsächlich so diese akademischen Maschinerie irgendwie, so dieser universitären Maschinerie mit den wenigen Möglichkeiten überhaupt, sich in dem Feld zu betätigen, so, dass man auch noch davon leben kann, ganz doll die Schuld dafür. So, jetzt habe ich aber hier Pamphlet beendet. Ja, plus, glaube ich, in dem Fall halt auch hatte ich bei vielen Leuten das Gefühl, dass sie aus so einer Lust am Thema raus was dazu gemacht haben, ohne sich großartig damit zu beschäftigen, was das alles bedeuten kann. Und dann halt überhaupt nicht drüber nachgedacht haben, in was für einem Feld sie da eigentlich gerade sich bewegen. Und deshalb irgendwie Ausschlüsse produziert haben, weil sie halt einfach nicht drüber nachgedacht haben. Aber die Leute, das ist mir ja dann noch viel unverständlicher, weil die Leute, die da waren, die würde ich ja schon so subsumieren das sind Leute, die irgendwie hauptsächlich in so einem queer-theoretischen Rahmen irgendwie sich bewegt haben. Relativ doll. Und Leute, die sich, also ich denke ja immer, Leute, die sich in so einem queer-theoretischen Rahmen bewegen, Steff hält Joke Kaugummischen. Juckel schüttelt den Kopf. Die sich in so einem queer-theoretischen Rahmen bewegen, die haben doch irgendwann schon mal was von Marginalisierung und Ausschlüssen und sowas irgendwie gehört, oder? Mhm. Und dass man dass das Böse ist und dass man das nicht machen darf. Und dann kann man sich doch nicht da vorne hinstellen und irgendwie darüber nachdenken. Also so völlig ab von so... von so Praxiserfahrungen irgendwie dann da so vor sich hin theoretisieren. Mhm. Das geht auch nicht. Ja, es geht anscheinend ja wunderbar. Ja, doch, aber es ist erschreckend. Ja. Also ich finde auch, Ich denke auch, dass so dieses, dass es echt ganz schön hart ist, sich in so einen akademischen Betrieb hineinzubegeben. Dass es einfach unglaublich anstrengend ist, so sich selbst ja quasi oder den eigenen Ansprüchen irgendwie treu zu bleiben, sofern man sie hat. Sofern man eigentlich Ansprüche hat. Außer sich zu etablieren und irgendwie Spaß an der Sache zu haben. Ich glaube schon, dass es so wahrscheinlich wie so im Politikbereich, also so Populärpolitik, sage ich mal. Du meinst jetzt so Parteipolitik, richtig, oder? Richtig, danke. Populärpolitik. Ach, meine nächste Publikation werden die Wissen im Körper der Populärpolitik. Ja. Naja. Darf ich das Cover malen? Naja, dass man eben ganz schnell in die Verlegenheit kommt oder sozusagen es immer ganz leicht fällt, irgendwie so, so einen Kompromiss nach dem anderen einzugehen, wenn man sich in diesen Wissenschaftsbetrieb hineinbegibt. So, ach so, ich kann jetzt, ist es jetzt irgendwie, kommt vielleicht schlecht, wenn ich das und das in meinen Lebenslauf reinschreibe, also lasse ich es weg. Mhm. Aber es kommt jetzt vielleicht nicht so gut, wenn ich meine Lehrveranstaltung nenne. Dann gibt es Ärger irgendwie in meinem Fachbereich, also nenne ich es erstmal anders. Mhm. Also es ist irgendwie so, es sind viele, viele Kleinigkeiten, aber ich glaube, es macht so in der Summe macht es ganz schön viel aus, was es dann auch mit einem selbst macht. So wie doll man sich dann in dem, was man macht, irgendwie noch sieht oder wie sehr sich dann, also so, oder eben sich die eigenen Ansprüche auch einfach verändern oder abmildern. Mhm. Ich glaube schon, dass das ganz schön anstrengend ist, da bei der Sache zu bleiben. Wolltest du noch was sagen? Ja, aber ich weiß gar nicht mehr was. Sonst hake ich kurz ein, weil mir nämlich aufgefallen ist, du meinst ja eben Spaß an der Sache, ne? Und ich meinte das ja vorher auch schon, dass Leute dann irgendwie hingehen, einfach weil sie Spaß an der Sache haben. Und ich finde zum Beispiel, genau das Gegenteil empfinde ich als Spaß an der Sache. Wenn ich irgendwie merke, ich kann das und das noch irgendwie machen, um einen Vortrag zugänglicher zu machen, dann empfinde ich das tatsächlich auch als befriedigend oder als gut. Jetzt abgesehen, jetzt um nicht irgendwie im Sinne von ich bin so geil, ich habe das jetzt irgendwie total barrierefrei gemacht im Gegensatz zu allen anderen, aber halt irgendwie einfach so halt dann auch mit Leuten in Kontakt zu kommen deswegen und dann halt sich auch an dem Thema mit Leuten auseinandersetzen zu können, weil sie es halt mitgekriegt haben oder einfach mitzukriegen so, okay, das wird dann auch gewertschätzt, was man da macht und irgendwie es lohnt sich, da Arbeit reinzustecken oder sowas. Also das empfinde ich schon auch als Spaß an der Sache, was glaube ich häufig, was häufig so ein Gegenargument ist für mehr Inklusion oder mehr Zugänglichkeit oder sowas, dass das ja so viel Arbeit macht und dass es dann überhaupt nicht mehr spontan ist oder überhaupt gar keinen Spaß mehr macht oder dass dann irgendwie zu viel Zeit für so Schnickschnack drauf geht oder was ich nicht finde. Also ich finde schon, es geht halt, ja, es nimmt viel Zeit und es braucht viel Arbeit, aber man kriegt auch was anderes wieder raus. Mhm. Und dann wollte ich noch ein Erlebnis nochmal erzählen von der Vorlesungsreihe, die hier in Hamburg stattfindet, jenseits der Geschlechtergrenzen, aus dem Gender- und Queer Studies, die ist einmal wöchentlich mit wechselnden Vortragenden zu grob, ja, Gender. Queer Themen, whatever. Und da hatte ich es einmal, dass da eine Vortragende war, die auch so einen relativ großen Namen hat. Die hat einen Vortrag gehalten und hat in diesem Vortrag ganz häufig damit gearbeitet, dass sie irgendwelche Sachen nicht benannt hat, irgendwelche Leute, also irgendwelche Namen nicht erklärt hat, irgendwelche Theorien nicht erklärt hat, irgendwelche Denkfiguren nicht nochmal näher erläutert hat, aber zu diesen Sachen immer gesagt hat, das wissen sie ja. Kennen sie ja. Also Personen, die kennen sie ja alle. Oder haben sie ja sicher alle gelesen. Wo ich tatsächlich bei mir, und das hat sie sehr, sehr häufig gemacht, und zwar so häufig, dass es dann durchschaubar wurde. Und ich habe bei mir tatsächlich im Laufe dieses Vortrags gemerkt, wie ich so Zustände durchlaufen bin von am Anfang so, Scheiße, ich bin total unzulänglich, ich kenne das alles nicht. Mhm. Bis ich dann aufgrund der Häufigkeit, in der sie es genannt hat, gemerkt habe, nee, sorry, die macht hier mal ordentlich Name-Dropping und verlangt von anderen was die gar nicht geben können. Und wirft mich also die ganze Zeit auf so eine Position zurück, wo ich offensichtlich erstmal den Fehler bei mir suche und dann erst nach einem Mehraufwand an Arbeit dahin komme, dass ich denke, nee, sorry, du musst dich hier irgendwie mehr erklären und du musst dich mehr positionieren, denn du möchtest, dass dir alle folgen. Und zum Beispiel, wenn du nicht möchtest, dass ich irgendwie am Ende des Vortrags da sitze und denke so, hä, was sollte das jetzt? Ich fand's scheiße. Das fiel mir nochmal ein zu diesem Mechanismus, dass bei solchen Konferenzen oder Vorträgen, die ganz viel mit Vorwissen arbeiten, dieses Vorwissen als gegeben voraussetzen und nicht irgendwie nochmal mehr erklären, dass das bei mir ganz häufig eben dazu führt, dass ich erstmal bei mir den Fehler suche. Punkt. Was ja total gut funktioniert irgendwie, ne? Weil es dann auch wieder mit dieser Unantastbarkeit der Wissenschaft spielt. Weil es natürlich ich sein muss, der irgendwie noch nicht genug gelesen hat oder noch nicht genug Informationen gesammelt habe. Oder einfach auch nicht intelligent genug. Oder ich bin nicht intelligent genug. Ich glaube, das ist halt so dieses Ding. Ich kenne das halt nicht. Also gerade so in diesem Zusammenhang mit, also das kann man sowohl auf das ganze Queer-Thema als auch auf das Disability Studies, was jetzt wirklich nicht mein Feld ist, eigentlich ganz gut anwenden, finde ich so dieses, ne, die Wissenschaft so als die Wissenschaft an sich. Irgendwie so, als das Feld irgendwie des Denkens und der Intelligenz und des irgendwie Wissen produzierens und so weiter und so fort. Da geht es ja immer unglaublich viel um so, wer hat's voll gecheckt und so, ja? Und wer ist jetzt die Person oder welche neuen Richtungen werden irgendwie hier erforscht oder irgendwie neue Theorien entwickelt und so weiter und so fort. Und gerade dann sowohl, also bei so queer, in so einem queeren Zusammenhang, wo es ja auch dann, weil wenn es um so queere Alltagspraxen geht, dann, ich meine, nicht alle Leute, die sich irgendwie in so einem queeren, so ein queeres Selbstverständnis haben oder sich in so einer queeren Szene bewegen oder was auch immer, sind ja irgendwie akademisch gebildet oder so, ja, und da gibt es das, ne, dann sind die einen so und dann gibt es so die anderen, die dann irgendwie so, also das ist ja so das, was dann immer so aufgemacht wird und dann gibt es so diese doch relativ hochkomplizierten theoretischen Zusammenhänge und da gibt es ja dann auch immer einen sehr großen Frust innerhalb von den Leuten, die dann nicht akademisch unterwegs sind, aus so einer Szene kommen so und oh, unser Telefon klingelt. Soll ich da mal kurz hingehen? Ja, geh doch mal kurz ran. Und also dass es da sozusagen ja eigentlich auch so einen total großen Clash gibt irgendwie ab und zu mal, der gar nicht so groß ist, wenn man sich, also manchmal ist er dann gar nicht so groß, weil dann, also gerade hier in Hamburg ja, also mein Eindruck, gerade durch die Gender- und Queer-Studies, die ja da irgendwie zum Teil schon sagen, das ist relativ vorbildlich an der Uni irgendwie durchgeführt wurde, es gibt es ja nicht mehr in den Studiengang, aber als das noch so war, dass da auch so die Szene relativ doll durchsetzt war und so die Verbindung von Theorie und Praxis, wie sie ja eigentlich relativ stark gegeben war, aber trotzdem irgendwie würde ich ja sagen, gibt es schon so ein ja, wenn es dann so um dieses Intelligenzding geht, irgendwie so dieses, ich bin zu blöd für. Und bei Disabilities ist es ja irgendwie letztendlich auch dieses Ding. Und gerade bei Disabilities, wo ja dieses Leute mit irgendwelchen Einschränkungen, sogenannten Einschränkungen irgendwie, haben ja extrem häufig damit zu kämpfen, dass sie als automatisch blöd wahrgenommen werden. Leute im Rollstuhl, wenn sie nicht Stephen Hawkins heißen, heißen, irgendwie, also dass sie irgendwie haben halt viel häufiger irgendwie damit zu kämpfen oder Leute, die gehörlos sind, ja, irgendwie dass sie irgendwie blöd sind und so. Und dann ist natürlich dieses Intelligenzding mit der Wissenschaft und dieses Ganze, da wird ja ganz doll, also da muss man einfach viel mehr drauf achten, einfach, dass dann so eine, dass das nicht passiert, weil ich ja immer, ja, ich gehe immer davon aus, dass das irgendwie, dass da so die Wissenschaftskritik eigentlich so inkludiert ist, ja, irgendwie in diese Fächer so, weil die sich ja genau damit eigentlich auseinandersetzen und auch mal, ja, eigentlich, und auch aus so einem, also häufig ja sozusagen auch gespeist werden aus so einer Praxis heraus oder dass irgendwie die Leute dann irgendwie anfangen, eher so, sich Plätze an der Uni zu erkämpfen für die Themen und so. Das eben das zum Beispiel jetzt das Ziel ist, hier in Hamburg versucht, einen Studiengang auf die Beine zu stellen. Das kommt ja nicht von irgendwelchen SonderpädagogInnen, die jetzt mal irgendwie speziell das jetzt Disability Studies nennen wollen und mit so einem paternalistischen, wir versuchen mal irgendwie den Behinderten noch eine bessere Lebensumstände zu geben, sondern das sind ja irgendwie umgedreht eher so Leute, die aus der Praxis kommen und sagen, nee, wir wollen das jetzt aber irgendwie auch mal auf so einer wissenschaftlichen Ebene irgendwie untersuchen und auch mal wegkommen von so einem paternalistischen über uns wird irgendwas gemacht Ding. So, und da kann man doch irgendwie nicht mit so einem, ja, also ich finde, da ist es halt wichtig, das mal zu versuchen zumindest oder zumindest mal zu sehen, dass es eine große Gefahr birgt, irgendwie innerhalb dieser Wissenschaft, dieses du bist blöd oder du bist zu blöd dafür und die ganzen Alltagserfahrungen und dass die dann so total drohen keine Relevanz mehr zu bekommen. Ja. Also ich hatte eben jetzt noch den Gedanken, dass es ja auch gut, dass es vielleicht auch an manchen Stellen so ein ganz klassisches, so klassische Denkweisen sind, wie sie vielleicht auch schon vom westlichen Feminismus produziert wurden, von ich bin feministisch, also kann ich gar nicht ausschließend sein, von ich beschäftige mich doch schon mit Minderheitentheorien, also mit Theorien, die im akademischen Rahmen nicht so anerkannt sind, die es halt immer schwer haben, irgendwie Positionen zu beziehen, die wenig Stellen bekommen, bla bla bla, also so weiter. Das sozusagen schon in dem, ich mache doch schon diese Theorien oder ich trage doch schon, also so das sozusagen in diesem Akt des sich schon in diesem Feld, in diesem vielleicht nahezu diskriminierten Feld befinden, dann schon ausreicht, dass man dann gar nicht auf die Idee kommt, oder dass dann irgendwie so ein Hintergrund auf einmal rückt, was denn so die eigenen Ausschlussmechanismen denn so angeht. Und was mir auch noch eingefallen ist, was so meine Kritik an dem Ganzen angeht, bezieht sich eben nicht darauf, also so es gibt so das Optimalideal, irgendwie das natürlich das Optimalideal. Das Optimalideal. Der wissenden Körper. Genau. In der Populärpolitik. Das wäre doch eigentlich ein schöner Titel, kann ich das vielleicht kurz aufschreiben. Das Optimalideal, der wissenden Körper in der Populärpolitik. Das passt aber gar, naja, ich schreibe mal auf. Ich kann nicht so gut gleichzeitig reden und schreiben. Ja, danke. Jetzt habe ich gerade so vor mich hingefaselt, wie so ein verwirrter Professor. Sehr schön. Ich kann nicht danke. Gut. Ich nehme Ihnen das mal. Danke. Das ist so schwer heutzutage. Was? Also bei solchen Veranstaltungen. Oder nicht nur bei solchen Veranstaltungen. Ich glaube, so in diesem queere, wie auch immer, Theorien oder Ansätze. Ich habe natürlich so eine politische Haltung, dass ich irgendwie Strukturen darauf befrage oder sehr kritischen Blick darauf habe, irgendwie, wo werden Ausschlüsse produziert, wo welche Position habe ich da drin. Irgendwie, dass ich das eben fast automatisch eben mache. Bedeutet aber nicht, dass ich sozusagen automatisch den Anspruch, also dass daraus automatisch so ein Anspruch erwächst, dass eine Veranstaltung zum Beispiel alles erfüllen muss. Also die dann total einschließend und mit am besten barrierefrei und irgendwie sämtliche gesellschaftlichen Positionen, die es überhaupt geben kann, einschließend oder sowas haben kann. Aber ich verlange, dass eben offen mit Ausschlüssen umgegangen wird. Ja. Also und das ist sozusagen so das Mindeste, was man irgendwie machen kann, ist eben zu sagen irgendwie so, ja, wir sehen, Oder wir haben so sozusagen erstens sich selbst darin zu positionieren und zu sagen so, wir haben nur wenig Gelder, wir haben irgendwie wenig wir haben irgendwie wenig Ressourcen. Daraus wird es schwierig, das und das zu machen. Oder also jetzt mal als irgendein Beispiel. Oder von, so keine Ahnung, es hat ja, ich meine, natürlich sind solche Wissenschaftsgeschichten sind sehr weiß geprägt. Und das hat ganz bestimmte Gründe, weil es nämlich gesellschaftlich zum Beispiel, weil es Rassismus gibt und Rassismus dazu führt, dass nicht weiß markierte Leute schwieriger in den Universitätsbetrieb reinkommen. Somit gibt es natürlich dann weniger Leute, die dann als irgendwelche Wissenschaftsexpertinnen da sein können. Mhm. So. Also so, das bedingt sich ja auch so ein bisschen gegenseitig. Das, also, das entschuldigt nicht alles, aber es macht zumindest so ein bisschen was. Ich kann nicht, ich finde, es muss nicht dringend Ansatz sein, das alles in einer Mini-Veranstaltung aufheben zu wollen. Oder so. Aber es sollte halt irgendwie selbstkritisch damit umgegangen werden oder eben transparent gemacht werden, um eben angreifbar zu sein. So. Um, dass es eben nicht dieses, wir bauen uns jetzt unseren Elfenbeinturm Ding ist, der dann so unanfechtbar ist. So, das war mir noch wichtig zu sagen zu den Sachen, die ich dann immer so gerne kritisiere, um jetzt nicht den Anspruch, also nicht den Anschein zu erwecken, dass dann im Umkehrschluss dass ich von jeder Veranstaltung erwarte, perfekt zu sein. So, politisch. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein guter Zusatz. Ja. Das hatten wir ja auch schon beim Gendercamp oder sowas zum Beispiel. Dass wir so, dass wir aufgrund ganz bestimmter Perspektiven auf Strukturen Sachen auffälliger finden, vielleicht, aber es deswegen eben nicht. Alles über den Haufen werfen. Als einen Klops. Nein, zu dem, was du gesagt hast, im Gegenteil, ich würde zum Beispiel auch nicht, ich finde das auch keine eine gute Strategie, dann irgendwie das weiß ich, die eine behinderte, schwarze Person zu suchen, die dann dringend noch auf der Konferenz sein muss, die dann irgendwie so eine extra markierte Position ja auch zugeschrieben bekommt. Und dann führt das ja häufig auch dazu, dass diese Personen durch ihre Anwesenheit dann sozusagen alle Hierarchien dann auch negiert, einfach dadurch, dass sie da ist. Ja. Oder dass sie dann für alles herhalten muss. Ja, eben, das meine ich ja, dass sie dafür, also in ihrer Person sozusagen alle Hierarchien oder möglichen Machtstrukturen, die auf der Konferenz vorhanden sind, einfach so ausradiert werden oder so. Weil sie ja da ist. Weil wenn sie da ist, dann kann es ja nicht. Ja. Kann es ja nicht so sein, dass irgendwie Ausschlüsse passieren. Ja, was dann auch relativ häufig passiert, ist, dass dann ja tatsächlich so Leute dann irgendwie so herhalten müssen als Beispiel für diese ganzen Ismen und dann so als Praxisperson doch dann jetzt irgendwie mal was sagen könnte oder so. Mir ist ja noch was aus unserem Vortrag eingefallen zu dieser wissenschaftlichen Blödposition. Du musst nochmal, glaube ich, sagen, worüber ihr eigentlich vorgetragen habt. Ach so, ja. Naja, klingt schon ganz gut, oder? Ich kann Joko einschätzen, würde ich sagen. Ob das wichtig ist oder nicht. Ich finde es jetzt nicht. Also wir haben grob über das Thema Gehörlosigkeit gesprochen. Okay. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, was ich eigentlich sagen wollte. Insofern. Entschuldigung. So als Anekdote, worüber ich mir auch noch relativ lang den Kopf zerbrochen habe nach dem Vortrag, war, dass Steff und ich in unserem Vortrag schon einen relativ klassischen Aufbau gemacht haben von das ist unsere theoretische Basis, jetzt kommt ein praktischer Teil. Angewendet mit der Theorie. Und wir tatsächlich aus meiner Sicht ein gutes Gerüst irgendwie gegeben haben an Theorien und an verschiedenen Denkachsen, die man da irgendwie noch benutzen kann und nicht nur einseitig theoretisch das beguckt haben, sondern einfach verschiedene, mit so verschiedenen Modellen irgendwie gearbeitet haben. Und nachdem wir dann geendet haben mit unserem Vortrag, tatsächlich eine Person aus dem Publikum dann an uns herangetreten ist und eine neue Theorie vorgeschlagen hat, dass wir die doch mit einbeziehen sollen, was halt für uns den Effekt hatte von erstens, wir kannten uns damit nicht aus, hatten also sofort so einen defizitären Status plötzlich, weil wir eben dann plötzlich mit was konfrontiert wurden, womit wir nicht gearbeitet haben, was wir also offensichtlich übersehen haben oder so, was uns natürlich viel weitergebracht hätte. Und zweitens wurde eben überhaupt nicht sozusagen geguckt, was wir gemacht haben, sondern es wurde aus der eigenen Position raus sich überlegt, so, was fehlt hier noch, das muss ich beitragen. Und das finde ich immer mal wieder einen sehr programmatischen Zustand für so Wissenschaft, dass Leute halt sich eher angucken, was sie kritisieren können oder wo sie nochmal was Eigenes zu beitragen können, wo sie nochmal helfen können oder Sachen nochmal besser machen können, statt sich mal anzugucken, was da eigentlich genau gerade passiert. Ja. Stimmt, und überstülpen. Ja. Eigentlich auch so ganz klassisch wie in so einer blöden Einführungsvorlesung von Soziologie, wo dann arme einzelne Studierende auch mal irgendwie ein Essay oder sonst irgendwas vortragen mussten, also vorlesen. Oder genau so nicht ein Essay, sondern so eine kritische Frage. Und das sozusagen zu der vorherigen Vorlesung muss man dann eine kritische Frage irgendwie stellen. Und sich dann echt der Prof klassisch irgendwie vorne auch so mit verschränkten Armen im Stuhl gelümmelt hat und dann so als ersten Kommentar zu einer Frage irgendwie so, dass man das jetzt so nicht fragen kann. Also so, oder diese Art, so, dass man das so nicht sagen kann oder dass man das so jetzt nicht fragen kann. Und das ist halt so ein so alles wegziehen oder überstülpen, anstatt einfach dann das zu nehmen, was da ist, was mal wieder anstrengender ist, was einfach auch eigentlich eine höhere intellektuelle Leistung erfordert, sich nämlich dann in die Logik von etwas anderem, was vielleicht auch nicht das eigene ist, irgendwie so reinzufrickeln. Das finde ich einfach einen sehr klassischen Akt, wie du auch schon meintest, so von gar nicht gucken, was haben sie da jetzt gemacht oder habe ich das jetzt verstanden, weil wahrscheinlich hat diese sie Person es nicht verstanden. Nicht verstanden, ja. Weil sonst müsste man nicht einfach so ein Ding überstülpen oder auch gar nicht erklären, warum man jetzt auf die Idee kommt, dass das jetzt an welcher Stelle das jetzt irgendwie eigentlich gut passen würde oder sowas. Ist schon nicht leicht. Man hat es schon nicht leicht. Man hat schon nicht leicht. Wissenschaftshäschen. Kassenbibi. Ich würde mich auch tatsächlich nie als queere Theoretikerin bezeichnen, weil ich einfach nichts mit Theoretikerinnen-Dasein hat für mich sowas wie Theorien entwickeln zu tun. Stimmt. Das ist wahrscheinlich Auslegungssache, aber für mich bedeutet so queere Theoretikerin, dass ich tatsächlich an diesen Theorien bastel. Was ich echt anstrengend finde. Und ich auch nicht weiß, ob das auf irgendwelche Konferenzen gehört. Außer wenn sich queere Theoretikerinnen unter sich treffen, dann sollen die das gerne machen. Vielleicht AkademikerInnen mit Queer Pink, mit Pink? Pink? In Glitter Pink. Glitter Pink im Anstrich vielleicht? Also ich glaube, so Wissenschaftlerin würde ich mich schon. Also das damit komme ich eher klar, weil es für mich noch so ein bisschen offener ist. Weil ich einfach Sachen gerne, weil ich Theorien gerne anwende und nicht an sich bearbeite oder so. Boah, aber Steffs Einwurf eben mit Queer Pink bringt mich zu einem leichten Thema. Ich war da. Entschuldigung, aber Marlene hat Queer Pink gesagt, aber das, was Steff vorher gesagt hat. Entschuldigung. Dazu fällt mir ein ganz großes, tolles, neues Feld ein, was wir noch gar nicht hatten jetzt hier. Oh, jetzt geht's aber los. Yeah. Was für mich auch so irgendwie so, Entschuldigung, essentiell zum Queer Wissenschaft dazugehört. Dieser ganze Bereich Theorie und Praxis. Oh ja, das habe ich eben schon angerissen, da, als ich auch kurz draußen. Okay, ich dachte, du warst telefonieren. Ich habe schnell beides gemacht. Ach, Mensch, beeindruckend Multitasking hier. Ich glaube, du kannst ruhig ausholen. Ja, hol mal aus. Ich habe schon vorhin ausgeholt. Ach so, also für mich ist ein ständiger Wegbegleiter, seit ich mich als queerer Theoretiker beschäftige, nein, Entschuldigung, seit ich irgendwas mit queer an der Uni zu tun habe, stoße ich immer wieder auf auf Situationen, wo mir gesagt wird, es gibt queere Theorie und es gibt queere Praxis und die beiden passen nicht zusammen. Beziehungsweise die Theoretiker vergessen immer die Praxis, die Praktiker vergessen immer die Theorie oder fühlen sich von der Theorie überstülpt oder irgendwie sowas. Mhm. Was ich tatsächlich von relativ Anfang an, vielleicht liegt es auch wieder am Hamburger Studiengang, ich weiß es nicht, ich bin auch nach wie vor höchst begeistert vom Hamburger Studiengang. Friede seine Asche. Sehr schön. Friede seine Asche, schön. Das können wir jetzt eigentlich immer so als Nebensatz sagen. Der Hamburger Studiengang, Friede seine Asche. Was ich einfach nicht verstanden habe, weil für mich sich eher so eine Überlegung ergeben hat von Theorie ist gleichzeitig Praxis, beziehungsweise diese Trennung von Theorie auf der einen Seite, Praxis auf der anderen Seite funktioniert für das, was ich mache, nicht. Ja. Denn wenn ich irgendwie arbeite, dann hat das gleichzeitig einen theoretischen und einen praktischen Aspekt. Oder mehrere theoretische und mehrere praktische Aspekte. Ja. Aber das ist halt was mir total häufig begegnet. Also ich glaube, so auf der Theorie, jetzt trenne ich selbst, auf der theoretischen Ebene ist es ganz häufig so ein Anspruch von dann den WissenschaftlerInnen, erstens so die Leute auf der Straße mit einzubeziehen oder die Leute aus der Praxis mit einzubeziehen oder scheiß Telefon, was ist denn da los? Oder jetzt ist mir zu praktisch jetzt hier mit dem Telefon. Wir können ja mal gucken, ob jemand uns auf den Anrufbeantworter spricht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob der an ist. Ihr müsstet ihn schon anschalten, damit er... Ich gehe mal das Telefon. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ihr müsst einspringen. Ja, das Ding ist, ich habe genau das eben schon mal erzählt alles. So. Deswegen musst du dich jetzt einfach mal kurz beeilen. Also nicht, ich bin mir sicher, dass Joghurt nicht genau das gleich erzählen wird, was ich vorhin auch schon... Hattest du das? Ja, also in einem Nebensatz. Weil ich dachte, das werden wir sowieso gleich nochmal abkakeln. So. Müssen wir kurz... Ich würde gerne eigentlich hören, was Joghurt dazu zu sagen hat. Aber ich hatte das auf jeden Fall auch im Hinterkopf, diese Theorie- und Praxistrennung. Und dass ich eben auch lustig finde, dass das kann ich ja als, das passt dazu, ist aber nicht, nimmt wahrscheinlich das nicht vorweg, dass das eben auch schon wieder so als ich als Gender- und Queer-Studies-Studierende wurde sozusagen geschult darin, solche Binaritäten, also solche Zweiteilungen, die sich irgendwie ausschließen, dass also eine grundsätzliche Skepsis an solchen Punkten irgendwie zu entwickeln. So in dem Moment, in dem irgendwie eine Zweiteilung, sei es eben dann zwei Geschlechter, sei es Natur, Kultur, also so dieses alles, was irgendwie so zweigeteilt und sich dann gegenseitig ausschließen soll, demgegenüber sozusagen eine analytische Skepsis zu entwickeln. Und dann kommt eben in vielen Zusammenhängen dann dieses Theorie und Praxis, was so schwierig immer zusammenzubekommen ist. Und das ist irgendwie auch wieder sehr spannend. Ich finde es ja gar nicht so schwierig. Also gerade irgendwie, ich finde ja sowas wie zum Beispiel dann auf so Konferenzen oder in so akademischen Zusammenhängen oder sowas, kann man doch irgendwie schon ganz doll irgendwie was mit Positionier dich du Sau irgendwie machen, oder? Also so allein sowas wie eine Selbstpositionierung oder sowas ist ja schon irgendwie eine Politik. Ja, ich finde ja auch nicht, dass es schwierig ist. Ich meinte nur, dass so dieses als Gender Queer Studies Studierende habe wiederum von den Hamburger Gender und Queer Studies, was auch immer das sein mag, Friede ihrer Asche, das also mitbekommen. Das hat ganz viel mit mir gemacht. Also es hat ganz viel von meiner Perspektive entwickelt. Und es ist halt irgendwie mein Körper eingeschrieben. Richtig, mein Körper ist nämlich dann wissend geworden. so. Also es ist einfach so dieses, wie erstaunlich, dass dann auch so erstens von Leuten, deren Texte man gelesen hat oder zum Lesen bekommen hat, dann irgendwie sich wundert, wie die so sich verhalten in solchen Bereichen. Oder eben Leute, die eben auch Gender and Queer Studies gemacht haben oder die gelehrt haben oder sich oder irgendwie ein Interesse dran haben, sich vielleicht auch in diesem Bereich zu betätigen. wie das dann, wie da irgendwie mit Theorie und Praxis umgegangen wird. Das war, was ich gesagt habe. So dieses eigene Perspektive. Du kannst also gerne weitergehen, wir haben jetzt nicht weitergeführt. Hm. Ich glaube, ich bin ein bisschen rausgerutscht jetzt. Also ich kenne das zum Beispiel sonst noch, um das jetzt nochmal, Entschuldigung. Caroline. Was mich halt häufig echt richtig annervt, sind dann so, wenn ich dann irgendwie auch so, also wir waren ja zum Beispiel schon mal auf dieser Konferenz in Berlin, die das wollte ich auch gerade erzählen, diesen praktischen Anspruch hatte. Diese BerlinerInnen, die machen das ganz komisch nach. Wo halt, wo ich mich richtig angepisst gefühlt habe, weil so eine durchgängige Ansprache auf dieser Konferenz irgendwie war, diese AkademikerInnen oder diese TheoretikerInnen, die haben irgendwie, die sind total blöd und die haben es alle nicht geschnallt und die wissen überhaupt nicht, was wir so machen hier in unserer Szene und so, und die kennen die Szenen gar nicht. Ich habe echt gemerkt, so, okay, offensichtlich sprechen die aber damit auch irgendwas an, was bei mir irgendwie ansprechbar ist, denn offensichtlich gehöre ich in den Augen der Leute, die diese Konferenz dort organisiert haben, eher zu den theoretisch Arbeitenden oder wissenschaftlich Arbeitenden und bin damit per se ausgeschlossen aus so einer Szene-Zugehörigkeit oder Szene, so einem Szene-Bewusstsein. Also das fand ich extrem blöd. Wie hieß die? Queerleben war das, glaube ich. Queerleben, genau. Also wir hatten uns da damals ja schon drüber unterhalten, dass wir darüber so erstaunt waren. Und ich hatte das ja vorhin auch schon gesagt und Steff hat es jetzt auch nochmal gesagt und du hast es jetzt auch nochmal gesagt, dass wir alle der Meinung sind, dass die Hamburger Gender- und Queer-Studies da einfach nochmal einen anderen Einfluss auf die Hamburger Szene genommen haben, was so die Verbindung von Theorie und Praxis angeht. Mhm. Und wir damals ja auch so diesen Eindruck hatten, irgendwie in Berlin scheint das irgendwie anders zu sein. Mhm. Also da scheinen irgendwie die Leute, die Gender-Studies zu machen, also oder sich in diesem Gender Studies Feld irgendwie in Berlin bewegen als im akademischen, also an der HU, sich nicht sonderlich doll zu vermischen oder zumindest nicht so signifikant zu vermischen wie hier in Hamburg das irgendwie der Fall ist, so was wahrscheinlich gar nicht stimmt, keine Ahnung, was also, das stimmt, also es war damals unser Verdacht, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Das wollte ich aber gerade sagen. Doch, ich wollte sagen, dass ich ja jetzt aber schon dann so mit den Erfahrungen jetzt auch von dieser Konferenz jetzt nochmal ganz frisch irgendwie, wo es ja jetzt nicht um Queer Studies ging, aber durch den hohen Anteil von Queer-TheoretikerInnen oder queeren Wissenschaftler, aus der Queer-Ecke kommenden WissenschaftlerInnen irgendwie, hat das einfach einen sehr hohen queer-theoretischen Bezug, diese Konferenz. Wenn ich mir dann angucke, wie sehr das dann vergessen wird, so Praxis, ja, in solchen Zusammenhängen, dann finde ich das dann wiederum kein Wunder, ja, dass Leute dann sich in so einem Praxiszusammenhang halt irgendwie sagen, irgendwie, wir sind davon total genervt. Ja. Und ich kann das heute mehr verstehen, als ich es damals verstehen konnte. Und ich glaube, dass tatsächlich so, dass es eigentlich nicht viele Leute sind, die diese Verbindung relativ selbstverständlich irgendwie hinkriegen. So. Ja. Also sich sowohl, ich meine, das ist natürlich auch so ein persönliches Ding irgendwie, ne? Ich meine, man muss sich irgendwie, es ist ja nicht ein Gesetz, dass man sich irgendwie, wenn man sich mit einem bestimmten Themenfeld auseinandersetzt, irgendwie dringend irgendwie auch in so einer bestimmten Szene irgendwie befinden muss. Ich persönlich finde auch, das macht irgendwie Sinn, weil das ja auch irgendwie, bei Quantenphysik wird es irgendwie schwieriger, oder? Also ich meine, da irgendwie so einen Praxisbezug irgendwie herzustellen. Aber so dieses irgendwie so unpraktische vor sich hin theoretisieren irgendwie. Haben wir ja jetzt mitgekriegt, wozu das führt. Ja, oder es ist halt einfach so ein bisschen, halte das ein bisschen für Quatsch irgendwie, gerade in dem Bereich irgendwie. Und aber ja, also offensichtlich, also ich bin tatsächlich erstaunt darüber, wie viel da eigentlich noch geht. Oder wie viel da eigentlich noch möglich ist irgendwie und wie wenig da eigentlich schon Praxis ist innerhalb so einer Verbindung irgendwie. Also wobei, ich nehme irgendwie nochmal ganz kurz den Nachsatz, ich schon auch immer wieder auf der anderen Seite doch relativ erstaunt darüber bin, wenn man, was dieses Bild angeht von dieser Trennung, wenn ich dann wiederum mir mal so total grob zusammengefasst, so aus allen möglichen Zusammenhängen, wo so queeres Leben oder so queere, also so politische Zusammenhänge irgendwie auftauchen, zum Beispiel in Filmen oder sowas, wo dann so Leute interviewt werden oder so, oder wo dann irgendwie, also dass da einfach irgendwie, wenn so Leute aus der Praxis, man sieht jetzt die Anführungsstriche nicht, die ich gemacht habe, interviewt werden oder sowas zum Beispiel, dass dann ganz häufig irgendwie Leute sich innerhalb eines, also sich in so einem akademischen Feld irgendwie bewegen, auch vorkommen. Sodass eigentlich, finde ich, immer so dieses Bild relativ doll entsteht von denen, sich relativ doll auch in so einer, auf so einer politisch-praktischen Ebene bewegenden, coolen Queer-WissenschaftlerInnen. Also Halberstam oder so, ja? Oder auch Butler, ja? Irgendwie so als, also so, das, was weiß ich, so dieses Butler lehnt diesen Preis ab aus so einem politischen Ding heraus, so, ja? Irgendwie so, also so eine, irgendwie habe ich, finde ich, bin ich eher erstaunt darüber, dass, wie wenig das eigentlich letztendlich im Alltag sich niederschlägt, weil das Bild, was so vermittelt wird, so medial oder auch Erzählung oder das, was man so in Texten liest oder so und in so queer-theoretischen Texten oder so, das vermittelt eigentlich einen ganz starken Praxisbezug. Mhm. Auch ganz viel Selbstpositionierung von den Leuten und so, und die dann irgendwie tatsächlich auch, was weiß ich, irgendwie ihre Beziehungen thematisieren oder sowas, wenn es halt um sowas wie Begehren geht oder keine Ahnung. Es ist ja auch wahrscheinlich so, dass eben dass das ausschnittweise dann eben funktioniert oder dass eben eigene politischen Ansprüche dann eben sich nur auf ein ganz bestimmtes Feld oder unter einer ganz bestimmten Perspektive, also so halt dann nur so einen kleinen Ausschnitt abdecken und es halt dann ganz schnell an seine Grenzen stößt. Alles. Was suchst du? Kannst du die Heizung ein bisschen runterdrehen? Ja. Also sowas wie, da ist man dann eben, da war das vor 10 Jahren irgendwie schon ganz schön viel, eine bestimmte Abweichung von Begehren zu thematisieren, indem man irgendwie seine Beziehungsform transparent macht. Aber dann fällt das, also so, und dann reicht es aber nicht aus, weil man dann immer noch weiß es und immer noch als gesund gilt oder sowas. Mhm. Also so, das stößt wahrscheinlich einfach schnell an seine Grenzen und man muss einfach so sehr offen sein wahrscheinlich, um zu lernen und selbstkritisch sein und sowas. Oder was du eben nochmal meintest mit dem, dass du dich damals irgendwie auch so angegriffen gefühlt hast, ne, bei dieser Queer-Leben-Konferenz. Ich glaube mittlerweile tatsächlich eher, dass es so, also dass das irgendwie schon gerechtfertigt ist, irgendwie so eine Kritik zu üben. Und dass es dann wahrscheinlich irgendwie dann du, der irgendwie ja schon doll probiert, auch schon eigentlich schon immer irgendwie probiert hast, irgendwie diese beiden Dinge irgendwie zu verbinden, irgendwie, sehr selbstverständlich irgendwie miteinander zu verbinden, so, dann wahrscheinlich eher die Ausnahme bist. Und dass du dann wahrscheinlich damit auch nicht gemeint bist mit dieser Kritik. Wobei es natürlich immer wieder auch sinnvoll ist, sich dann so Kritiken anzugucken und zu gucken, inwieweit man dann vielleicht doch gemeint ist. Ja, klar. Ja, es ist auch einfach so ein bisschen mühselig, so diese, klar, also so, so, klar gibt es Teile, die verständlich sind, also was du meintest, Marlene, auch. Aber dann, wenn so Kritik so pauschalisierend vorgetragen wird, dann müsste eigentlich dann schon wieder Energie reingesteckt werden, das dann mal so ganz auseinander zu pflücken und denken, okay, was meint ihr denn jetzt genau? Weil du kriegst Theorie und Praxis nicht auseinander. Es ist irgendwie was sehr doll Verwobenes und noch nicht mal jetzt, dass eine Person irgendwelche Ansprüche hat, sondern woraus entstehen Theorien, woraus entstehen Praxen? Und dass es einfach nie klar trennbar ist, weil irgendjemand liest Texte und irgendjemand lässt sich dadurch beeinflussen und setzt das in politisches Handeln um. Und Theorie blickt auf irgendwie, was passiert an Politiken und versucht das wiederum zu theoretisieren oder irgendwie einzubinden in, okay, da haben sich vielleicht irgendwie Handlungsweisen verändert. Und also so das, so mal ganz platt, dass es einfach ein sehr doll miteinander verwobenes Feld darstellt. Mhm. Und dann eher punktuell geguckt werden sollte, okay, an den Stellen irgendwie wird sich ganz doll auf was, wird sich vielleicht zu doll theoretisierend auf irgendwas zurückgezogen. Und dabei aber außer Acht gelassen, dass konkrete Sätze, beliebige politische, konkrete Handlungen ein oder so. Das macht ja auch Sinn, sich gegenseitig dann auch, also gegenseitig, also wenn man es dann, wenn man mal dann Position bezieht, als ich jetzt aus einer mehr politischen Position heraus und ich jetzt mehr aus einer theoretisierenden Perspektive heraus oder sowas, sich da auch mal was anzuhören oder so. Mhm. Und ich finde auch politische Theorie, ne? Das heißt, nee. Bin ich schon verwirrt. Ja. ich finde auch theoretisieren und queere Theorie auch für sich und irgendwie abgehoben oder sowas finde ich auch gut. Also ich glaube, es ist auch wichtig, Sachen, also sich da irgendwie um sich rumzudrehen oder irgendwie auch mal auf was zurückzuziehen, um irgendwie sozusagen so, okay, ich will da jetzt aber irgendwie was verfeinern oder irgendwie irgendwelche theoretischen Konzepte jetzt miteinander vermischen, die vorher noch gar nicht so miteinander in Berührung kamen, mal gucken, was dabei rauskommt und sowas. Und das ist für Leute, die keine Theorie-Nerds sind und einfach keinen Bock so drauf haben, ist es natürlich ein so, wenn sich dann Leute irgendwelche Begriffe an den Kopf schmeißen und begeistert Ja rufen oder sowas, dann ist das natürlich auch erstmal ein Ding von so, gut, macht das, macht was ihr wollt. Das ist wohl gerade, also das ist was sehr Exklusives. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist genauso wichtig wie eine konkrete politische Handlung. Aber es sollte halt mal wieder irgendwie transparent sein oder es ist halt nicht, darf halt nicht das Einzige sein. Und es darf auch nicht als einzige Position der Kritik dann wiederum verwendet werden. Sozusagen irgendwie, das ist Theorie. Theorie bedeutet, queere Theorie oder wissenschaftliche Theorie oder sowas, das bedeutet, dass Leute nur um sich selbst kreisen und irgendwelche komplexen Dinge noch komplexer machen und das dann total toll finden, je weniger Leute es verstehen oder sowas. Weil das sowas gibt. <Yeah. lacht> Aber ich finde, es ist halt dann schade, weil es gibt so viele tolle Sachen, die an Wissenschaft kritisiert werden müssten. Und dann ist es einfach echt vergeudete Zeit, sich dann daran aufzuhängen und zu sagen, Wissenschaft, ach, das ist nur dieses Rumtheoretisierende, damit kann ich nichts anfangen. Mhm. Das ist halt einfach schade, weil dann hört Diskussionen oder irgendwie miteinander kommunizieren oder diskutieren, hört halt dann ganz schnell auf. Ja, jetzt habe ich ganz aufgewühlt. Du hast ein recht praktisches Pamphlet hier über die Theorie verbreitet. Ja. Ach, und ich habe auch mal wieder gemerkt, ich wende einfach unglaublich gerne Theorien an. Ja. Mir macht das einfach viel mehr Spaß. Das habe ich gemerkt, dass du das gern machst. Du. Ja, hast du gemerkt? Ja, ich merke. Steffi immer so wirbel mit den Theorien, bis mir ganz schwindelig wurde. Also ich finde, ich bin definitiv kein Theorienerd und ich finde das absolut langweilig, irgendwie anhand der Biografie von Foucault nachzuvollziehen, wann er jetzt welchen Turn und sowas gemacht hat. Ich weiß, das ist so wichtig für die Bildung, aber im tiefsten Inneren schreit eine kleine Stimme ganz laut. Viel langweilig! Viel schöner war das Foto mit Foucault und seiner Katze. Ja, genau. Das schiebt er auch so ganz verträumt den Unterkiefer nach vorne. Ja, wie Steff immer mit den Katzen. Mhm. Also wir sind natürlich keine Foucault-Nerds. Kann man jetzt nicht von uns behaupten. So richtig. Meinst du, eine Glatze würde mir stehen? Ich weiß, eine Lederjacke könnte mir stehen. Eine Lederjacke? Rollkragenkragen mit weißem Rollkragenpulli vielleicht drunter. Oh, nee. Und so hochgezogen. Naja. Gut. Nein. Also ich merke immer wieder, Wissenschaft anwenden, um gesellschaftliche Strukturen oder was irgendwie Handlungen irgendwie angeht, zu analysieren, finde ich viel, macht mir sehr viel mehr Spaß. Ja. Und vielleicht ist es da an den Stellen, weil man immer, ich glaube nicht, dass es leicht Stellen gibt, die irgendwie, bei denen es leichter ist, politische Sachen oder politisches Handeln auf dem Schirm zu haben. Mehr oder weniger. Ich glaube, es ist einfach ein, entweder man hat ein Interesse daran oder nicht. Und auch so ganz pauschal so eine Uni-Beobachtung oder was sich echt durchgezogen hat durch mein komplettes Studium bisher, ist so diese Erfahrung von, Leute schaffen es echt ganz schön viel zu ignorieren von dem, was sie da eigentlich gerade durchkauen an Stoff. Also so, ich saß schon mit so vielen Leuten in irgendwelchen Seminaren zu, sei es eben einen kritischen Geschlechteransatz oder zu Rassismus und Rassismustheorien. Und da einfach zu merken, dass davon, was da in Texten verhandelt wird, nichts hängen bleibt in dem Sinne, dass Leute das nicht auf sich selbst anwenden. Mhm. Also das ist so ein klares, ich bin in der Uni, ich lerne Theorien, ich lerne damit irgendwie dieses Abstrakte, dass da passieren Dinge in der Gesellschaft. Und das, aber so eine ganz klare Linie zwischen diesen Theorien und sich selbst zu ziehen. Und da offensichtlich das überhaupt nicht auf sich wirken zu lassen. Was für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Das hat irgendwie total reingeschlagen. Und also deswegen bin ich umso fassungsloser, wie Leute das dann schaffen. Es hat vielleicht auch wieder was mit privilegiert zu tun. Ich glaube auch. Ich glaube schon. Und ich glaube auch, dass das den Gedanken hatte, ich wollte nicht blablabla. Also nicht immer, aber häufig. Gender und Queer Studies, oder ich habe das in dem Zusammenhang, wie auch so feministische Wissenschaft, schon total oft als Vorwurf irgendwie mitbekommen, dass man da sehr so um sich selbst kreist. Dass da irgendwie die Feministinnen nur auf sich selbst schauen, also quasi so, als ob man so als Hobby, so irgendwie so ein Hobby, man trifft Leute, die so sind wie man selbst, und dass das so der einzige Grund ist, warum man sich in diesen Bereich begibt. Und das gleiche eben auch bei Gender und Queer Studies, dass dann eben die Schwulen und Lesben irgendwie da jetzt so einen eigenen Studiengang auch haben und sich selbst beforschen können, und das war's. Dabei ist es irgendwie, beschäftigt man sich ständig irgendwie mit der Gesellschaft und mit ganz vielen anderen Stellen. Also mit diesen ganzen Normalitäten-Dingens, das ist alles andere als irgendwie sich selbst beforschen. Da ist es so ein bisschen, da knüpft es so ein bisschen dran an, so dieses Ding von, das macht mit mir ganz viel. Diese Theorien und irgendwie die Diskussionen, die ich in Seminaren irgendwie erlebt habe, dass das ganz viel mit mir gemacht hat, kann man natürlich dann auch in dem Punkt so platt antifeministisch homophob interpretieren von, da wird ja so selbst also so Bespiegelung und irgendwie so Egozentrismus betrieben. Und was mir heute noch so im Denken über den Podcast im Voraus mal so bewusst geworden, dass das vielleicht gerne verwechselt wird. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ja, das ist ja eigentlich auch eine relativ gängige diskriminierende Praxis von allen sogenannten Orchideen-Fächern, die sich halt mit so kritisch mit Machtverhältnissen auseinandersetzen. Das wird ja mit den Gebärdensprachen nicht anders sein, oder, Joko? Oha. Das ist eine Frage gestellt. Jetzt hast du mal eine Frage gestellt. Also was jetzt so, nicht unbedingt was jetzt so die Leute angeht, die Dolmetscher studieren, sondern die, die das gegründet haben, das Institut. Oh. Ich glaube, das ist nochmal was anderes. Also so, das sind andere Diskussionsebenen, die da berührt werden, was das Institut für deutsche Gebärdensprache angeht und in welchen Kritiklinien das sich befindet, sozusagen. Das sind nochmal andere Sachen. Ich verschwinde da kurz. Das ist vielleicht mal Thema für einen anderen Podcast. Ja, hat genau. Ja, aber das ist halt, aber das ist ja schon sehr typisch, dieses, dass das nicht ernst genommen wird. Mm. Ja. So auch, also, ne, von mein okay, Abi, nicht ernst genommen, ja. Also so mein ja. Abi, Studiengang, Abi-Fach, wie auch immer man das nennt, Frauenstudien, wurde auch überhaupt nicht ernst genommen, ja, von das war so, dann kam noch dazu, dass es nur Frauen besuchen durften. Mm. Nochmal. Und keine gute Voraussetzung für ein ernst zu nehmen Studium, ne? Genau, und das, ja. Das ist natürlich, dann war natürlich ganz schlimm auch, ja. Und so. Und ich glaube, ich bin da tatsächlich mit so einer naiven Ignoranz irgendwie rangegangen und habe eher dann so ein, auch mal da mal wieder auch eher so eine Haltung von, wenn du das scheiße findest, dann bist du halt scheiße. Mhm. Irgendwie. Ist wahrscheinlich für den Anfang auch mal ganz gut. Also ich habe da nie irgendwie so dieses Ding gehabt von, oh Gott, das ist jetzt irgendwie, ich bin dann irgendwie uncool oder so, weil ich mache sowas Bedeutungsloses oder so. Aber naja, ich sag nur das Schwuchteldiplom, ne? Also ich meine, das ist halt irgendwie das ist ja schon so ein diskriminierender Akt irgendwie, dass das so diese ganzen Themen, die sich mit Diskriminierung auseinandersetzen, die ganzen Themen, Forschungsgebiete, wo so Diskriminierung und eine Rolle spielt, die sind ja schon irgendwann ganz doll mit so einem, was eben Steff schon meinte, dieses Selbstbespiegelungsding und so. Und also Schwuchteldiplom ist jetzt war das, was Steff dazu bewogen hat, Gender und Queer Studies zu studieren. Huch, da muss ich hin. Hamburg, ich komme. Ja. Ich mache alles. Ich habe ja damals diesen Artikel auch gelesen. Das finde ich ja sehr lustig. Ich habe ihn nicht gelesen. Obwohl ich damit ja gar nichts zu tun hatte. Ja. Irgendwie, das war Zufall. Zufällig habe ich den gleichen Spiegelartikel wie Spiegel-Uni-Spiegel. Ja, Artikel. Spiegel-Uni-Spiegel. Uni-Spiegel-Artikel gelesen mit dem Titel Das Schwuchteldiplom. In dem Oberstufenraum meines kleinstädtischen Gymnasiums habe ich es. Hat mich die Berufung empfangen. Ja, ich packe meine Sachen und fahre nach Hamburg. Das ist ja super. Das ist ja auch total, ich meine, das ist echt plakativste Homophobie im Prinzip, aus einem kleinen, in Anführungszeichen popligen Nebenfach das Schwuchteldiplom zu machen. Mhm. Also sowas wurden irgendwie so, seht her, die Perversen können jetzt, indem sie nur sich selbst betrachten, ganze Uni-Abschlüsse irgendwie hinlegen, was ja einfach nicht stimmt. Also so, aber wie das dann dargestellt wird. Schön, wäre es gewesen. Wie das dann dargestellt wird, dass jetzt so, dass man so jetzt sogar schon an einen Universitätsabschluss genau, einfach nur, indem man schwul ist oder was. Pervers. So. Mhm. Also, das, also, was dieser Titel allein schon macht. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja, und da sieht man ja auch wieder so dieses Kräfteverhältnisse der Ebenen. Also so auf dieser einen Ebene ist dann irgendwie Gender und Queer Studies irgendwie so nur mit echt Häme beäugte Fach, so dass man natürlich dann auf manchen Ebenen schon eben dieses Gefühl bekommt von ich bin schon total am Kämpfen dann auf ganz vielen Ebenen. Und werde ganz doll angefeindet für das, was ich mache. Aber eben dann trotzdem aufpassen muss, wie man sich sozusagen innerhalb, wenn ich mal so ein Innen-Außen entwerfen darf, dann verhält. Und was da dann so die eigenen, was dann nochmal eigentlich für auch andere Politiken erfordert werden. Mir fällt in dem Zusammenhang noch eine kleine Anekdote ein, die ich noch einstreuen kann an dieser Stelle. Und zwar habe ich dann ja meine Abschlussarbeit von meinem Studium mehr oder weniger zufällig in so einem gender-theoretischen Rahmen geschrieben. Gott sei Dank, kann ich nur sagen, so im Nachhinein. Ja, wirklich. Das hat sich als sehr, sehr positiv herausgestellt, aber war damals nicht absehbar. Also es war wirklich mehr oder weniger zufällig, weil ich halt ja schon mal Frauenstudien studiert habe, also eben so diesen Abschluss da drin gemacht habe, irgendwie dieses Abitur da irgendwie abiturrelevante Kurse drin gemacht habe und dann eben keinen Bock hatte, mich irgendwie mit dem, was da sonst so in meinem Studium so an Abschlussarbeiten gemacht wurde und in welchen Feldern die so geschrieben wurden, das fand ich alles. Es war irgendwie so, ach, da war was, das fand ich mal spannend, so das kann ich da jetzt vielleicht nochmal anwenden oder da kann ich mich nochmal ein bisschen näher mit beschäftigen. Und dann hatte ich, das war so prä-queer total, also da war ich auch eher in so einem alternativ-künstlerischen Umfeld unterwegs und wusste nicht, wer Butler ist. So. Also das war wirklich noch eine Zeit, in der das alles überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und da habe ich eine kennengelernt, mit der ich kurze Zeit so ein bisschen intensiver zu tun hatte. Und die übrigens eher so aus so einem linksradikalen Umfeld irgendwie kommt, also jetzt auch nicht irgendwie so Stino war oder so. Und der hatte ich dann erzählt, worüber ich so meine Diplomarbeit schreibe. Und dass es eben so sich in diesem Gender Studies Feld so bewegt. Und dann hat sie halt so total krass so reagiert, irgendwie im Sinne von so, ach, das ist doch irgendwie keine richtige Wissenschaft, dieses Gender Studies. Weil ich damals halt irgendwie meinte, genau diesen, also was ich ihr dann erklärt habe, was ich eigentlich daran spannend finde, ist genau dieser Praxisbezug. Dass ich halt irgendwie, dass ich diesen ganzen Gender, also das war ja auch so mein Zugang, so dass ich diesen ganzen Gender Studies Bereich eigentlich so spannend finde, weil halt sozusagen, weil so niemand drumherum kommt um dieses Thema. Also keine Person kann sich nicht mit Geschlecht auseinandersetzen. Also alle müssen es tun, ja, irgendwie. Und sei es halt nur auf so einer, ich weiß, was für ein Geschlecht ich bin, oder mir wird das irgendwie zugeschrieben, irgendwie Ebene, ja. Also und das war halt so ein Zugang, den ich so ganz, ganz, ganz spannend fand. Und das habe ich ihr halt gesagt, dass ich das halt interessant finde, dass man quasi, also anders als mit bei anderen Forschungsfeldern sozusagen irgendwie sich mit einem Thema beschäftigt, wo irgendwie einfach alle, ob sie wollen oder nicht, sich mit auseinandersetzen müssen. Und dann meinte sie halt, das ist halt genau der Grund, warum sie glaubt, dass das halt keine richtige Wissenschaft ist. Weil alle dazu was sagen können. Ja. Interessant. Spannend, oder? Ja. Das fand ich auch sehr interessant. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also ich weiß noch, dass ich damals irgendwie diese Argumentation irgendwie nicht so richtig kapiert habe, aber ich glaube, das geht relativ vielen so, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist halt keine richtige Wissenschaft, weil Geschlecht ist ja so alltäglich und deswegen nicht. Oder ist halt so dieses verbitterte Feministin irgendwie, die kein Abkriegen müssen, jetzt auf anderer Ebene sich irgendwie diffamierend betätigen. Ja, an der Gesellschaft rächen. Ja. Also das hat sie nicht gesagt, ne? Das möchte ich nochmal betonen. Also das war jetzt nicht das Argument. Aber das wäre natürlich noch cooler, wenn ich so als feministischer Racheengel irgendwie nach Hamburg geflattert wäre. Das ist natürlich viel besser als aufgeschreckte Tunte. Da kannst du deine Geschichte einfach umerzählen. Ich erzähle das einfach je nach Kontext. Du hast im Klassenraum von der verschreckten Tunte in den feministischen Racheengel gewandelt. Kurze Zeit war der Raum erhellt. Pink, natürlich. Pink, genau. Ich schwankte immer so zwischen Pink und Lila. Pink und Lila. Und dann gab es kein Halten mehr. Eine Tunte gefangen von einer eines feministischen Racheengels. Ja. Naja. Boah. Reicht vielleicht auch, oder? Du hattest hier noch so Anliegen, glaube ich. Ah, okay. Ich habe ein Anliegen. Politisch aufräumen. Politisch aufräumen? Was steht ich da? Glaube, das bezieht sich auf die To-Do-Liste von heute, was wir in der Wohnung noch machen wollen. Das steht Nein. überhaupt nicht aufräumen. Nee, aber ich hatte gedacht, wenn wir schon hier Queer und Wissenschaft machen, dann müssen wir natürlich kurz sagen... Nein, Queer-Theorie möchte nicht Geschlechter auflösen. Ja, genau. Ich hatte es tatsächlich so ein bisschen abwegig, weil es hat jetzt nicht direkt was mit Wissenschaft genau. zu tun, aber ich dachte, dadurch, dass wir haben festgestellt, die Wissenschaft hat festgestellt, nämlich wir drei. Genau, wir drei als Wissenschaft. Haben erkannt, dass es ja wirklich immer sehr, dass es sich ja immer wieder so durchzieht, diese Erzählung von Queer möchte auflösen. Queer möchte Geschlechter auflösen, Queer möchte alles gleich machen, alle Sexualitäten gleich machen und auflösen, alles, also alles auch negieren und auflösen. Egalisieren und Hauptsache auflösen. Ja, das, das auch häufig zusammengebracht wird mit den Grenzen von Queer Theory. Also die Grenzen von queeren Theorien sind halt da, wo sie dann sagen, es muss alles aufgelöst werden. Was einfach Humbug ist. Genau, liebe Hörenden, die ihr denkt, Queer Theory oder queere Theorien möchten alles auflösen. Das stimmt nicht. Beziehungsweise ich hätte gerne Beweise. Genau. Also wirklich einfach mal Beweise, ja. wo das steht, in welchen Texten das vorkommt oder welche WissenschaftlerInnen diese Perspektive vertreten, also welche Ebene von Rezeption. Ja, das aber ist und sowas. Diese ganzen Leute, diese ganzen queeren Leute, ja, und guck dir doch mal an, die Seminare von diesen ganzen Gender- und Queer-Studies-Leuten, ja, da kann man doch die Männer nicht von den Frauen unterscheiden. Okay, dann erweitere ich das um eine Differenz. Das ist doch ja schon wieder. Marlene, ist etwa Zeit für Marlene erklärt. Marlene erklärt, Bär, macht Marlene, erklär doch mal, warum behaupten Leute, dass queere Theorien alles gleich machen. Hast du schon gesagt? Ja. Ist es das? Nicht das? Nee, dass sie Geschlechter auflösen. Man sieht das doch an den Studierenden. Diese ganzen, die wollen ja noch nicht mal mehr irgendwie so ein Pronomen. Also, das kommt ja total häufig vor irgendwie da in den Kreisen. Dass die dann noch nicht mal sich auf ein Pronomen festlegen wollen. Guck mal, Steff, wir sehen total gleich aus, wir beide. Total, das ist Queer-Theorie. So wie wir aussehen. Dann ergänze ich das durch einen weiteren Turn und sage Privilegien. Die meisten Leute, die ankommen und sagen, wir wollen alle Geschlechter auflösen, haben das Privileg, genau das sagen zu können. Ja. Der Kühlschrank brummt zustimmend. Genau, der Kühlschrank kann sich nämlich nicht entscheiden, ob er jetzt vielleicht lieber eine Waschmaschine wäre. Insofern würde der wahrscheinlich nicht sagen, alle Geschlechter auflösen. Hä? Ja. Also dieses Ding mit queer bedeutet Geschlechter auflösen ist einfach mal Quatsch. Und finde ich den Anspruch gut, das nächste Mal einfach mal zu fragen, woher hast du denn das? Also wer schreibt denn das? Mhm. Wo wird denn das gesagt? Und tatsächlich würde ich Leute, die sagen, sie wollen alles auflösen und ihre Utopie ist es, dass Geschlecht egal ist und dass es alles aufgelöst wird, die würde ich tatsächlich nochmal auf ihre eigene Position zurückverweisen und hinterfragen, ob sie dann nicht privilegiert sind im Gegensatz zu anderen Leuten, die ihr Geschlecht nicht so einfach auflösen können. Okay, damit haben wir jetzt das mit der queeren Auflösung vom Geschlecht. Also ich merke, dass mich das immer wieder, das ist halt so ein Totschlagargument irgendwie und es nervt mich total, dass ich das auch in sehr intelligenten Texten immer mal wieder lese, dass das halt jetzt so das ist, was den Zugang zu Queer Theory dann total verbaut oder so, weil es halt irgendwie dieses ganze Geschlechterauflöse-Ding ist. Es ist viel mehr. Darauf sind wir jetzt gar nicht so eingegangen, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, es ist viel mehr. Ja, wirklich, man kann noch viel mehr auflösen. Man kann nämlich noch Klasse auflösen, Rasse auflösen. Behinderung hatten wir ja heute. Ja, das ist alles, man muss es nämlich einfach nur sexy machen. Genau. Dann ist das nämlich jetzt, auch Behinderung aufgelöst. Genau, das war jetzt ein Seitenhieb auf die Konferenz. Ja. Schnell. Man kann alles auflösen. Man kann einfach mit alles. Mit queer kann man, queer ist der Schlüssel. Nein, hier ist die Säure, mit der wir alles auflösen können. Die Salpetersäure der Gesellschaft. Oh, das hast du jetzt so schön gesagt. Jetzt muss ich mich hier mal rauspassen. Oh. Muss ich rausbasteln? Das heißt, wir warten jetzt einfach noch mal so lange, bis du wieder da bist, ne? Ja. Ja, das machen wir. Das sind nicht viele Stichpunkte dann. Ja, ich hätte jetzt schon demnächst mal Schluss gemacht. Aber ja, dann nutze ich das. Dann bin ich mal uncool und löse das und nochmal neutralisiere das, was wir gesagt haben. Mhm. Das für mich queer ziemlich schnell bedeutet hat, oder für mich ziemlich schnell klar war, dass hinter queer irgendwie deutlich ein deutlich größerer Anspruch steht, als jetzt irgendwie kritisch mit Geschlecht umzugehen oder zu sagen, die Kategorie Geschlecht ist konstruiert, Mann und Frau ist konstruiert und das war's, sondern dass einfach von Anfang an ziemlich schnell klar war, von es gibt sowas wie Verknüpfungen auch von Kategorien, das ist einfach nicht so leicht trennbar. Es gibt Menschen, die das angeht. Also es ist irgendwie so ein, es gibt ganz viele politische Bewegungen dahinter. Es gibt was auch so spannend war, wo Joka und ich auch schon, ich weiß noch, wir haben uns in Diskussionen damals, vor vielen Jahren, auch schon darum gedreht haben, damals, als wir zusammen studiert haben. Ach, danke. Wie so mit, wie, das ist auch wieder Wissenschaftskritik, wie unterschiedlich mit Texten umgegangen wird. Also auch sowas wie, dass auch poetische Texte zum Beispiel, die sich dann aber kritisch mit bestimmten Kategorien oder sowas auseinandergesetzt haben oder irgendwie Sachen benannt haben. Genauso für Wissenschaft, also so. Die sogenannte graue Literatur oder so. Ja, genau. Alles, was irgendwie nicht aus einem eindeutig wissenschaftlichen Bereich stammt, ist nicht wissenschaftlich und sowas. Auch damit wurde gebrochen und das also, dass ich queer eher als ganz gute Voraussetzung verstehe, um irgendwie sich kritisch durch Gesellschaft und eben auch den wissenschaftlichen Raum da drin zu bewegen, als jetzt irgendwie schon das ultimative Tool, das alleine reicht, um Sachen zu begucken. Also es ist für mich dann eher queer. Ja, queer ist sowas wie eine Voraussetzung dass es reicht. Ich komme alleine mit queeren Theorien oder sowas komme ich, glaube ich, habe ich das Gefühl, komme ich nicht weit. Ich brauche da schon, muss mich schon noch auf andere Sachen auch einlassen. Was nochmal so einen anderen Punkt berührt, der häufig ja missverstanden wird oder der häufig halt einfach anders verstanden wird, aber wo es dann nicht transparent gemacht wird, queer bedeutet nicht schwul-lesbisch. Sondern? Na, das, was Steff halt meint, also wenn wir über queer sprechen, das heißt ja jetzt nicht, dass eine Party nicht irgendwie queer als schwul-lesbisch interpretieren kann, dass wir halt eher von einer politischen Praxis sprechen, wenn wir von queer sprechen oder von einem bestimmten Blick auf Zustände oder einem bestimmten Zugang zu gesellschaftlichen Zuständen. Und damit ist ja relativ schnell auch dieser identitäre schwul-lesbische Bereich dann auch überschritten. Ohne jetzt vergessen zu wollen, dass es sicherlich auch mit aus einer schwul-lesbischen Geschichte kommt. Klar. Klar. Aber eben nicht nur aus einer schwul-lesbischen. Ja. Oder nicht nur auf Sexualität bezogen oder so. Ja. Okay. Okay. Okay. Okay. Gut. Reicht jetzt, ne? Ja, reicht einfach. Wir haben Musik. Mensch. Wahrscheinlich sind wir Spätzünder, was die Musik angeht. Wir haben heute von, ich weiß nicht wie aussprechen, Zoe Lila oder Zoe Lela. Destroy, She Says. Die Künstlerin ist auf jeden Fall im Karo-Viertel sehr präsent. Ja. Die ist nämlich überall raufgesprüht. Ja, überall ist dieser Name Zoe Lila. Lela. Ja. Und auch schon lange, wir hatten das Lied auch schon etwas länger irgendwie hier in der Pipeline. Auf Halde, genau. Wir sind aber wahrscheinlich echt schon im Trend voll hinterher damit. Aber macht ja nichts. Ihr bestimmt auch. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis in den nächsten Monat. Genau. Welcher da ist? Der November. Hui. Alles klar. Ja. Tschüss. Tschüss. Wollt ihr noch Werbung machen? Oh nein, oh nein, ja. Ding, ding, ding, ding. Oh ja, stimmt. Mensch. Werbung für ein Beispiel, das bestimmt auch vorzüglichste Theorie mit Praxis verbindet. Tata. Weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ach, natürlich. Jetzt tu doch mal so. Ja, das ist doch auch schon wieder so klassisch. Von. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwelchen Ansprüchen entsprechen kann. Mach's einfach. Genau. Verbindet hier hervorragend Theorie mit Praxis. Punkt. Okay, jetzt ich sage jetzt einfach mal, worum es eigentlich geht. Also ja. Es geht darum, dass eine Femme-Freundin und ich zusammen Anfang November einen Workshop machen werden. Und zwar einen Femme-Workshop im ersten November-Wochenende. Wir können nochmal auf die Ankündigung aus dem AG Queer Studies Blog verlinken. Mhm. Und zwar ist es ein zweitägiger Workshop, Samstag und Sonntag, wo wir gerne mit anderen Personen zusammen über Femness reden wollen und über widerständige Femininität im Queeren, also so queere Femininitäten, aber tatsächlich sehr mit so einem Femme-Fokus. Also es ist, es wird um die Geschichte von Femmes gehen und es geht um so Femme-Alltagspraxen und wir werden ein bisschen Filme gucken und so. Und es ist aber tatsächlich eher gedacht für Leute, die sich auch so mit ihrer eigenen queeren, also Femness oder eben Femininität in so einem queeren Kontext irgendwie auseinandersetzen wollen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so sehr geeignet für, ich wollte schon immer mal was über Femmes lernen, sondern es ist eher ein, was habe ich eigentlich irgendwie damit mit diesem Thema zu tun und wie kann man so Femness einsetzen als queere Praxis oder welche, also das so ganz grob irgendwie als Anspruch, den wir haben. Und man kann sich da auch wunderbar noch anmelden. Ich glaube, das offizielle Anmeldeende ist der 20. Oktober. Also hat auch noch ein bisschen Zeit, irgendwie sich das irgendwie zu überlegen. Und ich bin jetzt schon öfter gefragt worden, ob es denn noch Plätze gibt. Ja, es gibt noch Plätze. Also es ist auch nicht so, dass es jetzt irgendwie, es ist jetzt nicht großartig limitiert irgendwie. Also oder wir sind irgendwie längst nicht an dem Limit, dass es vielleicht irgendwo am Horizont gibt. So, also wir haben den auch so konzipiert, dass er sowohl mit sehr wenigen als auch mit relativ vielen Leuten irgendwie machbar ist. Ich mache das erste Mal mit ihr zusammen und ich bin sehr aufgeregt jetzt schon irgendwie und wie das wohl so werden wird. Und ich würde mich sehr freuen, also wenn da noch Leute sich anmelden. Also es gibt schon Anmeldungen, also der Workshop wird definitiv stattfinden. Und falls da jetzt noch Leute Bock haben, irgendwie das jetzt hören oder so, würde ich mich sehr freuen, wenn Leute vorbeikommen. Nur um das nochmal so ein bisschen zu klären, das ist auch für feminine Maskulinitäten, ne? Oder sich als femme identifizierende Maskulinitäten. Also ihr macht keine biogeschlechtliche Trennung oder sowas. Nee, wir machen keine biogeschlechtliche Trennung. Wir sagen aber relativ explizit, dass es um Femness gehen wird und um wie auch immer geartete eigene Femness. Mhm. Es geht nicht darum, dass man sich zwingend selber als Femme identifizieren muss. Andrea und ich identifizieren uns beide als Femmes. Ich würde jetzt ungern so einen Workshop machen wollen, irgendwie so von Femmes für Femmes und alle anderen müssen draußen bleiben. Das ist nicht die Idee. Aber die Idee ist halt schon, dass es kein Begucken des Themas von außen sein soll, sondern eher ein. Also es geht schon auch darum, sich selber da auch einzubringen mit der eigenen Femininität. Wir haben sehr lange darüber diskutiert, wie wir das jetzt eigentlich so mit diesen ganzen Tunten machen, so, die sich halt als Tunte identifizieren und damit ja auch sich durchaus auch als queere Feminität verstehen können. Und natürlich ist es irgendwie auch total spannend. Und wenn Leute da kommen wollen, irgendwie, die sich als Tutti identifizieren, ist das auch durchaus gewünscht. Aber es wird nicht um Tunden gehen. Mhm. Also es wird um Femmes gehen. Mhm. So. Und inwieweit das dann sozusagen tatsächlich. Also es wird auch ganz doll von den Leuten abhängen, die kommen. Ja. So was, wie die Themen dann konkret irgendwie ausgestaltet werden. So, aber das ist so der Anspruch, den wir haben. Also es geht schon so um die Figur der Femme hauptsächlich. Jo. Ja. Genau, kostet 20 Euro. Wir verlinken das einfach. Wir verlinken einfach nochmal dahin und wer kommen möchte. Kann gerne kommen. Okay, dann geht's aber. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Determines my fate.